1926. Die Strichlisten sind von meiner Hand. Als seine kaiserliche Majestät sich gezwungen sah, ins Exil zu gehen, oblag es mir, von Anbeginn Ordnung zu halten. 4 Striche senkrecht, einen quer durch. Bereits im ersten holländischen Quartier gefiel's seiner Majestät, eigenhändig Bäume zu fällen, danach tagtäglich in Schloss Dorn, das zwischen Wäldern liegt. Die Strichliste führte ich nebenbei, denn eigentlich war ich zuständig für die Wartung der Kutschen in der Wagenremise. Und dort hat seine Majestät auch bei Schlechtwetter mit mir und manchmal mit seinem Adjutanten, Herrn von Ilsemann, die Stämme auf Klafterlänge gesägt, vorrätig für die Kamine im Haupthaus und in der Orangerie, die als Gästehaus diente. Aber das Kleinholz wurde nur von ihm gehackt, selbstverständlich mit der gesunden Hand. Bereits am frühen Morgen, gleich nach der Andacht, die seine Majestät mit dem Gesinde abhielt, ging es ab in den Wald, auch bei Regen. Und das Tag für Tag. Doch soll das Bäumefällen schon im großen Hauptquartier zu Spa der kaiserlichen Entspannung gedient haben. Damals, Ende Oktober, als Ludendorff sozusagen abgesägt und General Gröner Nachfolger wurde, höre ich noch, wie seine Majestät später beim Segen in der Remise geschimpft hat. Dieser Ludendorff trägt die Schuld. Und wer sonst noch am Waffenstillstand und an allem, was danach kam, schuldig war. Die Roten natürlich, aber auch Prinz Max von Baden, alle Minister, die Diplomatie, sogar der Kronprinz. Dem Großadmiral Tirpitz wollte er den großen schwarzen Adlerorden aberkennen, doch sein Beraterstab, der Geheimrat voran, bewegte ihn, es bei einer Abmahnung zu belassen. Orden verteilte seine Majestät dennoch und, wie ich bemerken darf, oft zu freigebig, etwa wenn Besuch gleich nach dem Holzsägen und Hacken antanzte, unter ihnen viele Anschleimer, die ihn später im Stich gelassen haben. So jedenfalls ging es über Wochen und Monate. Da mir das Führen der Strichliste oblag, kann ich versichern, dass schon nach einem Jahr unter holländischer Obhut in Amerongen seine kaiserliche Majestät tausende Bäume gefällt hatte. Als dann in Dorn der 12.000. fiel, wurde er in Scheiben gesägt, die, jeweils mit einem großen W signiert, als Gastgeschenk beliebt wurden. Nein, mir wurde die Gunst einer solchen Ehrengabe nicht zuteil. Aber gewiss doch, 12.000+ Bäume. Ich habe die Strichlisten aufbewahrt. Na, für später, wenn wieder das Kaisertum aufkommt und endlich Deutschland erwacht ist. Und da sich gegenwärtig im Reich einiges rührt, darf immerhin gehofft werden. Denn deshalb, nur deshalb hat seine Majestät weitergemacht. Als kürzlich die Abstimmung über die Fürstenenteignung vom Volke abgeschmettert wurde und uns, die wir beim Holzklaftern waren, die Depesche mit dem knappen, aber doch erfreulichen Ergebnis überreicht wurde, gab es sogar Grund für größere Hoffnung. Jedenfalls bekundete seine kaiserliche Majestät spontan, wenn das deutsche Volk mich ruft, bin ich auf der Stelle bereit. Schon im März, als der berühmte Forschungsreisende Sven Hedin zu Besuch kam, hatte der Forscher, als er beim morgendlichen Bäumefällen dabei sein durfte, den Kaiser aufs Lebhafteste ermuntert. Wer einzig mit rechter Hand Stamm für Stamm umlegt, der kann auch in Deutschland wieder Ordnung schaffen. Danach hat er von seinen Reisen in Ostturkestan nach Tibet und durch die Wüste Gobi erzählt. Am nächsten Morgen hat seine Majestät dann zwischen Baum und Baum dem Schweden mehrmals versichert, wie sehr er den Krieg gehasst und gewiss nicht gewollt habe. Das kann ich bezeugen. Besonders beim morgendlichen Klafterholzschlagen hat er immer wieder sich selbst gegenüber beteuert, war noch auf sommerlicher Norwegenreise, als Franzosen und Russen schon, Gewehr bei Fuß, war ganz und gar gegen Krieg, wollte schon immer als Friedensfürst gelten. Aber wenn es denn sein musste, auch lag unsere Flotte zerstreut, die englische jedoch bei Speedhead, jawohl, konzentriert und der Dampf musste handeln. Danach kam seine Majestät zumeist auf die Marne-Schlacht zu sprechen. Er verfluchte die Generäle, besonders heftig Falkenhayn. Überhaupt gefiel es ihm, sich beim Holzhacken Luft zu machen. Jeder Hieb und immer mit rechter, gesunder Hand traf. Besonders, wenn es um den November 18 ging. Zuvörderst bekamen die Österreicher mit ihrem abtrünnigen Kaiser Karl ihr Fett ab. Dann ging's gegen die Drückeberger hinter der Front um beginnende Insubordination und rote Fahnen in Fronturlauberzügen. Auch verklagte er zwischen Hieb und Hieb die Regierung, voran Prinz Max, dieser Revolutionskanzler, worauf seine Majestät während der Bergklafterholzwuchs auf die erzwungene Abdankung kam. Nein, rief er, die eigenen Leute haben mich gezwungen und dann erst die Roten, dieser Scheidemann. Nicht ich habe die Armee hat mich verlassen, gab kein Zurück mehr nach Berlin, alle Rheinbrücken unter Kontrolle, hätte einen Bürgerkrieg riskieren müssen oder wäre dem Feind in die Hand gefallen, hätte ein schmähliches Ende oder mir selbst die Kugel, blieb nur der Schritt über die Grenze. So vergeht uns jeder Tag, mein Herr. Die kaiserliche Majestät scheint unermüdlich zu sein. Doch neuerdings hackt er stumm. Und mir obliegt es nicht mehr, Strichlisten zu führen. Aber in den Kahlschlägen rings um Dorn wachsen Jahr um Jahr Neuanpflanzungen. Jungholz, das seine Majestät, wenn es soweit sein wird, zu schlagen gewillt ist. 1927. Bis in die Mitte des goldenen Oktober trug meine Mama mich aus. Aber genau betrachtet war nur mein Geburtsjahr golden, während die übrigen 20er Jahre davor und danach allenfalls glitzerten oder den Alltag bunt zu überschreien versuchten. Was aber hat meinem Jahr zu Glanz verholfen? Etwa die Reichsmark, weil sie sich stabilisiert hatte? Oder Sein und Zeit, ein Buch, das mit erhabenem Wortprunk auf den Markt kam, worauf jeder Feuilleton-Bengel unterm Strich zu Heideggern begann? Stimmt schon, nach Krieg, Hunger und Inflation, woran Krüppel an jeder Straßenecke und allgemein der verarmte Mittelstand erinnerten, konnte das Leben als Geworfenheit gefeiert oder als Sein zum Tode bei Sekt oder immer noch einem Gläschen Martini verplaudert werden. Aber golden waren diese sich in ein existenzielles Finale hochspielenden Prunkwörter gewiss nicht. Eher hatte der Tenor Richard Tauber Gold in der Stimme. Und meine Mama, die ihn aus der Ferne, sobald im Wohnzimmer das Grammophon lief, heiß innig liebte, hat nach meiner Geburt und dann Zeit ihres Lebens, sie wurde nicht alt, den damals auf allen Operettenbühnen gefeierten Zarewitsch auf den Lippen gehabt. Es steht ein Soldat am Wolgastrand. Oder hast du dort oben vergessen auch mich? Oder allein, wieder allein, bis zum bittersüßen Schluss. Ich sitz im goldenen Käfig drin. War aber alles nur Blattgold. Richtig golden waren die Girls, nur die Girls. Sogar bei uns in Danzig traten sie zu Gastspielen in ihrem Flitterzeug auf, nicht gerade im Stadttheater, aber in Zoppots Casino. Doch Max Kauer, der mit seinem Medium Susi in Varietés als Hellseher und Illusionist einigen Erfolg hatte, sodass er auf seinen Reisekoffern mittels Hotelaufklebern die europäischen Hauptstädte Revue passieren lassen konnte und den ich später, weil er mit Papas Bruder Friedel seit Schulzeiten befreundet war, Onkel Max nannte, winkte nur müde ab, wenn von den hier durchreisenden Girls die Rede war. Billigste Nachahmung. Als Mama mit mir noch schwanger ging, soll er: unbedingt müsst ihr mal in Berlin vorbeischauen, da ist immer was los, gerufen und mit seinen langen Zaubererfingern die Tiller Girls, das heißt deren endlose Beine, imitiert und dabei Chaplin gemimt haben. Er wusste vom Gebein der Girls zu berichten. Er behauptete, es sei vollkommen durchgebildet. Dann sprach er von rhythmischer Akkuratesse und von Sternstunden im Admiralspalast. Auch fielen das begleitende Programm betreffend in Gold gefasste Namen, wie diese herzerfrischende Trude Histerberg mit ihrem Trüppchen die Schillerschen Räuber verjatzt und ins Urkomische vertanzt hat. Man hörte ihn von den Chocolate Kitties schwärmen, die er in der Scala oder im Wintergarten erlebt hatte. Und demnächst soll Josephine Baker, dieses animalische Vollweib, auf Gastspiel nach Berlin kommen, die getanzte Geworfenheit, wie der Philosoph sagt. Mama, die ihren Sehnsüchten gerne Auslauf gab, hat mir Onkel Maxens Begeisterung überliefert. Überhaupt wird in Berlin viel getanzt, nur noch getanzt. Ihr müsst mal kommen, unbedingt. Und eine Original-Haller-Revue mit Layana tanzend vor goldbesticktem Vorhang erleben. Wonach er wieder mit seinen langbeinigen Zaubererfingern bei den Tiller-Girls war. Und Mama, die an mir trug, mag gelächelt haben. Vielleicht später mal, wenn es mit dem Geschäft besser läuft. Doch bis Berlin hat sie es nie geschafft. Nur einmal, gegen Ende der 30er Jahre, als von den 20ern kein Goldstäubchen mehr flimmerte, hat sie den Kolonialwarenladen meinem Vater überlassen und ist im Verlauf einer Kraft-durch-Freude-Reise hoch in die Berge bis ins Salzkammergut gekommen. Da ging es Krachledern zu. Schuhplattler wurde getanzt. 1928. Können Sie ruhig lesen, all das? Habe ich für meine Urenkel aufgeschrieben. Für später. Glaubt einem ja heute keiner, was damals hier los war in Barmbek und überall. Liest sich wie ein Roman, ist aber alles selber erlebt. Tja, stand mit drei Jungs allein da, mit bisschen Rente, als Vater vom Schuppen 25 am Fehrmannskee, wo er Stauer war, und eine Platte mit Apfelsinenkisten gekommen ist. Hieß selbstverschuldet beim Räder. Da war mit Schmerzensgeld oder einer angemessenen Abfindung nichts zu machen. Damals war mein Ältester schon bei der Polizei, Revier 46. Können Sie lesen hier. Herbert ging zwar nicht in die Partei, hat aber immer links gewählt. Denn eigentlich waren wir eine alte Sozi-Familie, schon mein Vater und der Vater von meinem Mann. Tja, und Jochen, der Zweite, wurde plötzlich, als das hier losging mit Krawall und Stechereien, strammer Kommunist, war sogar beim Rotfrontkämpferbund. Eigentlich ein ganz ruhiger, der sich vorher nur für seine Käfer und Schmetterlinge interessiert hatte. Hat vom Hafen aus Schuten zum Kehrwiederfleet geschippert und sonst wohin in der Speicherstadt. Nu wurde er auf einmal fanatisch, genau wie Heinz, unser Jüngster, der damals, als hier und überall die Reichstagswahl lief, ein richtiger kleiner Nazi wurde, ohne mir vorher ein Sterbenswörtchen zu sagen. Tja, kam der nun plötzlich in SA-Uniform und hielt Reden. Ein lustiger Bengel eigentlich und überall beliebt. War auch in der Speicherstadt tätig, beim Rohkaffee versandt. Hat mir heimlich manchmal zum Rösten was rausgeschmuggelt. Roch dann in der ganzen Wohnung bis ins Treppenhaus. Und nur auf einmal ging trotzdem hier anfangs noch ruhig zu, sogar sonntags, wenn alle drei am Küchentisch saßen und ich am Herd stand. Haben sich nur gefrotzelt, die beiden. Und wenn es mal laut wurde, so mit der Faust auf den Tisch, hat mein Herbert für Ruhe gesorgt. Auf den haben beide gehört, auch wenn er Dienst frei hatte und nicht in Uniform steckte. Tja, aber dann gab's nur noch Krach hier. Können Sie lesen, was ich über den 17. Mai aufgeschrieben habe, als zwei Genossen von uns, beide Reichsbannermänner, na, das waren die vom Sozialdemokratischen Schutzbund, die bei Versammlungen und vorm Wahllokal aufgepasst haben, draufgingen, alle beide. Einer bei uns in Barmbek, der andere in Eimsbüttel ermordet. Den Genossen Tiedemann haben die Kommunisten von ihrem Propagandaauto runter abgeknallt. Den Genossen Heiddorn hat die SA, als sie beim Plakat überkleben, Ecke Bundesstraße und Hohe Weide erwischt wurde, einfach erledigt. Na, das war ein Gebrülle bei uns am Küchentisch. Nee, schrie Jochen. Zuerst haben die Sozialfaschisten auf uns geballert und dabei ihren eigenen Mann, diesen Tiedemann, erwischt. Und mein Heinz hat krakeelt, das war Notwehr, reine Notwehr bei uns. Diese Reißjammerkerle haben angefangen. Da hat mein Ältester, der ja vom Polizeibericht her Bescheid gewusst hat, außerdem noch das Volksblatt auf den Tisch geknallt. Und da stand drin, hier können Sie lesen, habe ich eingeklebt, dass der erschossene Tiedemann von Beruf Tischler einen seitlich oben an der vorderen Kopfpartie liegenden Kopfschuss erhielt und dass nach dem Einschuss und dem tiefer liegenden Ausschuss feststeht, dass der Schuss von einem erhöhten Standort aus abgegeben wurde. Tja, war ja nun klar, dass die Kommune von oben runter und auch das in Eimsbüttel die SA zuerst. Half aber trotzdem kein bisschen, ging weiter der Streit am Küchentisch, weil nu mein Heinz den SA-Mann spielte und meinen Ältesten als Polente-Schwein beschimpfte, worauf ihm ausgerechnet mein Zweiter beisprang und meinen Herbert ganz hundsgemein, dass er nur wirklich schlimme Schimpfwort Sozialfaschist ins Gesicht gebrüllt hat. Blieb aber ganz ruhig, mein Ältester, wie das so seine Art war. Hat nur gesagt, was ich hier aufgeschrieben habe. Seitdem die aus Moskau euch mit dem Kominternbeschluss verblödet haben, könnt ihr nicht mal rot von braun unterscheiden. Und noch paar Sachen hat er gesagt, dass wenn die Arbeiter sich gegenseitig fertig machen, der Kapitalist sich ins Fäustchen lacht. Genau so ist es, habe ich vom Küchenherd ausgerufen. Tja, und so ist es dann auch gekommen am Ende, sag ich noch heute. Jedenfalls gab es nach der Blutnacht von Barmbek und Eimsbüttel in ganz Hamburg keine Ruhe mehr. Bei uns am Küchentisch sowieso nicht. Erst als mein Jochen, noch bevor Hitler rankam, von den Kommunisten wegmachte und, nur weil er knallauffall arbeitslos wurde, nach Pinneberg zur SA ging, wo er auch bald im Getreidesilo wieder Arbeit fand, wurde es hier ruhiger. Mein Jüngster aber, der ist zwar nach außen hin Nazi geblieben, wurde aber immer stiller dabei und war kein bisschen mehr lustig, bis er dann, als es so weit war, nach Eckernförde zur Marine ging, weshalb er als U-Boot-Fahrer im Krieg draußen geblieben ist. Tja, wie mein Zweiter auch. Der kam bis nach Afrika, doch nicht mehr zurück. Nur Briefe habe ich von ihm, hier, eingeklebt alle. Mein Ältester aber blieb bei der Polizei und hat überlebt. Weil er mit einem Polizeibataillon nach Russland bis in die Ukraine musste, wird er paar schlimme Sachen mitgemacht haben. Hat darüber nie gesprochen, auch nach dem Krieg nicht. Und ich habe nicht gefragt. Wusste auch so, was mit meinem Herbert los war, bis zum Schluss, als er Herbst 53 war, das rausging aus dem Polizeidienst, weil er Krebs hatte und nur noch paar Monate. Hat seiner Monika, was meine Schwiegertochter ist, 3 Kinder hinterlassen. Tja, alles Mädchen. Sind längst verheiratet und haben nur auch schon Nachwuchs. Für die habe ich all das aufgeschrieben für später. Auch wenn das weh tut. Das Aufschreiben, meine ich. All das, was mal gewesen ist. Aber lesen Sie nur. 1929. Und auf einmal waren wir all Amerikaner. Ajo, die haben uns einfach gekauft, weil's den alten Adam Opel nicht mehr gab und die jungen Herren von Opel uns nicht mehr gewollt haben. Aber unsere Leute haben die Sache mit dem Fließband schon lang gekannt, waren ja all auf Gruppenakkord. Und ich hab vorher noch selber auf Stücklohn für einen Laubfrosch. Der hat so geheißen, weil die Buben auf der Straße, als der Zweisitzer ganz grün lackiert auf den Markt gekommen ist, so gerufen haben. Laubfrosch. Ajo, so um 24 kam der in Serie. Das waren sogenannte Bremsexzenter, wo ich gedreht habe. Wurden an der Vorderachse gebraucht. Doch als wir dann 29 All-Amerikaner geworden sind, gab's nur noch Gruppenakkord, auch beim Laubfrosch, weil der ja nu fix vom Band ging. Aber nein, nicht mehr mit alle Leut, weil die entlasse han, kurz vor Weihnacht, was schlimm war. Stand bei uns im Opel-Prolet, was unsere Betriebszeitung gewesen ist, dass die Amerikaner wie bei sich zu Haus das sogenannte Ford-System mache. Jedes Jahr die Leut rausgeworfen und dann billig Ungelernte geholt. Sowas geht ja am Fließband und bei Gruppenakkord. Aber der Laubfrosch, der war schon klasse. Ging weg wie nix. Ajo, gelästert haben die Leute schon von der Branche. Ist von den Franzosen ihrem Citroën abgeguckt. Nur ist der gelb gewesen, hat es geheißen. Die Franzosen haben geklagt vor Gericht auf Ersatz von dem Schaden, haben aber nix bekommen. Und der Laubfrosch, der lief und lief überall in die deutschen Lande. Nur weil er billig gewesen ist, sogar für einfache Leute. Nicht nur für die sogenannte Herrenfahrer oder solch welche mit Chauffeur. Nein, ich nicht. Mit 4 Kindern und dem Häusle, wo nicht abgezahlt war. Aber mein Bruder, der Vertreter von Negarn und sonstige Kunstware gewesen ist, der ist von seinem Motorrad, wo er bei jedem Wetter hat fahren gemusst, auf unseren Zweisitzer umgestiegen. Hatte 12 PS, gell? Da staune sie. Nur 5 Liter hat er verbraucht und kam auf 60 Sache. Hat anfangs noch 4,6 gekostet, aber mein Bruder hat ihn für 2,7 bekommen, weil ja die Preise überall runter und es immer schlimmer wurde mit der Erwerbslosigkeit. Nein, mein Bruder ist mit seinem Musterkoffer im Laubfrosch noch lang unterwegs gewesen. Immer auf Achse, Ajo, bis Konstanz runter und auf Tagestouren mit Elsbeth, wo damals seine Verlobte gewesen ist, nach Heilbronn oder Karlsruhe. Der hat's gut gehabt in die schwere Zeit. Denn ein Jahr drauf, als bei uns alle Leute Amerikaner geworden sind, han ich stempeln gehen gemusst, wie ja in Rüsselsheim und sonst wo gar viele. Gell, das waren Zeiten. Aber mein Bruder hat mich ein paar Mal auf Vertreterreise mitgenommen, als Beifahrer sozusagen. Einmal sind wir im Laubfrosch bis nach Bielefeld rauf, wo seine Firma gewesen ist. Da hab ich die Porta Westfalica gesehen und wie schön Deutschland ist. Und wo die Cherusker damals die Römer verhauen haben im Teutoburger Wald. Da haben wir Vesper gemacht. War schön. Aber sonst habe ich gar wenig zu tun gehabt. Mal was fürs Gartenbauamt, mal als Aushilfe im Zementwerk. Erst nach dem Umsturz, als Adolf kam, war wieder was frei bei Opel. Und zwar war ich anfangs als Reklamator beim Einkauf und dann im Versuchswerk, weil ich schon so lang und noch beim Adam Opel an der Drehbank gelernt habe. Aber mein Bruder, der ist noch viele Jahre mit seinem Laubfrosch auf Vertreterreise gewesen, später sogar auf der Autobahn, bis er zum Barras kam und der Laubfrosch bei uns im Schuppen stand für nach dem Krieg. Aber da steht er noch heute, weil mein Bruder in Russland geblieben ist und ich mich nicht trennen kann. Nein, mich haben sie nur Kriegsdienst verpflichtet, nach Riga geschickt, wo unser Reparaturwerk gewesen ist. Ajo, und dann habe ich mit unseren Leuten gleich nach dem Krieg wieder angefangen bei Opel. War ja gut, dass wir Amerikaner waren. Nur wenig Bomben vorher und keine Demontage danach. Han Glück gehabt, gell? 1930. Nahe dem Sawicki-Platz in der Grohlmannstraße, kurz vor der S-Bahn-Unterführung, befand sich dieses besondere Lokal. Als gelegentlicher Gast an Franz Dieners Biertresen bekam ich mit, was am Stammtisch, der jeden Abend hochkarätig besetzt war, an Groß- und Kleinereignissen feuchtfröhlich verhandelt wurde. Man hätte glauben sollen, dass bei Franz, der ja gegen Ende der 20er Jahre, bevor ihn Max Schmeling nach 15 Runden entthronte, deutscher Meister im Schwergewicht war, ein paar ehemalige und noch aktive Boxer Stammgäste gewesen wären. War aber nicht so. In den 50ern und Anfang der 60er Jahre trafen sich bei ihm Schauspieler, Leute vom Kabarett und vom Hörfunk, sogar Schriftsteller und eher dubiose Figuren, die sich als Intellektuelle ausgaben. Also waren nicht die Erfolge von Bubi Scholz und dessen Niederlage im Kampf gegen Johnson Thema, sondern Theaterklatsch, etwa heiße Spekulationen über die Ursache von Gustav Gründgens Tod fern auf den Philippinen oder irgendeine SFB-Intrige. Das alles schwappte lautstark bis zum Tresen. Auch war, erinnere ich mich, Hochhuts Stellvertreter ziemlich umstritten, doch sonst blieb die Politik ausgespart, obgleich sich die Adenauerzeit merklich ihrem Ende zuneigte. Franz Diener hatte, so sehr er den biederen Gastwirt betonte, ein von Würde und Melancholie verhängtes Boxergesicht. Man suchte gerne seine Nähe. Auf solide Weise ging geheimnisvoll Tragisches von ihm aus. Aber das war schon immer so gewesen. Künstler und Intellektuelle wurden vom Boxsport angezogen. Nicht nur Brecht pflegte sein Faible für schlagkräftige Männer. Um Max Schmeling haben sich, noch bevor er nach Amerika ging und dort Schlagzeilen machte, namhafte Leute geschart, unter ihnen der Schauspieler Fritz Kortner und der Filmregisseur Josef von Sternberg, aber auch Heinrich Mann hat sich mit ihm sehen lassen. Deshalb waren in Franz Dieners Kneipe an allen Wänden des vorderen Schankraumes und hinterm Tresen nicht nur Fotos von Boxern in bekannter Pose, sondern in Überzahl gerahmte Fotografien einst oder noch immer bekannter Größen des Kulturlebens zu bewundern. Franz gehörte zu den wenigen Profis, die es verstanden hatten, ihre Kampfeinnahmen einigermaßen sicher anzulegen. Jedenfalls war seine Kneipe immer rappelvoll. Der Stammtisch blieb oft bis Mitternacht rundum besetzt. Er bediente persönlich. Doch wenn ausnahmsweise mal von Boxkämpfen die Rede war, ging es so gut wie nie um Dienerskämpfe gegen Neusel oder Häuser. Franz war viel zu bescheiden, um seine Siege ins Gespräch zu bringen, sondern immer nur um den ersten und zweiten Fight Schmeling gegen Scharke anno 30 und 32, als Max Weltmeister im Schwergewicht wurde, noch den Titel bald wieder abgeben musste. Außerdem ging es um den Sieg in Cleveland über Jan Stribling, der in der 15. Runde K.O. geschlagen wurde. Doch diese Rückbesinnung meist älterer Herren spielte sich, was die Politik jener Jahre betraf, wie im luftleeren Raum ab. Kein Wort über die Regierung Brüning und den Schock, als die Nazis aus der Reichstagswahl mit einem Schlag als zweitstärkste Partei hervorgingen. Ich weiß nicht mehr, ob der Schauspieler O.E. Hasse, der sich in »Des Teufels General« einen Namen gemacht hatte, oder der schon damals bekannte Schweizer Autor Dürrenmatt den Theaterproben gelegentlich nach Berlin brachten, das Stichwort gegeben hat. Vielleicht war ich es vom Tresen aus. Schon möglich, denn hauptsächlich ging es bei dem anschließenden Streit um jene sensationelle Rundfunkübertragung vom 12. Juni 30, die am 13. über amerikanische Kurzwellensender ab 3 Uhr morgens bei uns zu hören gewesen war. Und ich zeichnete als Rundfunktechniker für die Station des Reichsrundfunks in Zehlendorf verantwortlich. Mit unserem jüngst konstruierten Kurzwellenempfänger habe ich für einen optimalen Empfang gesorgt, wie ich schon vorher, wenn auch nicht störungsfrei, den Kampf Schmeling gegen Paulino auf Sendung gebracht habe und zuvor als Assistent dabei war, als die erste Zeppelin-Landung in Lakehurst übertragen wurde. Hunderttausende hörten zu, als das Luftschiff LZ-126 hoch über Manhattan hin und her seine Show abzog. Doch diesmal war das Vergnügen schon nach einer halben Stunde vorbei. In der 4. Runde wurde Charke, der mit seinen gezielten linken Haken 3 Runden lang vorne lag, nach einem schweren Magenhaken, der aber zu tief traf und Schmeling auf der Stelle zu Boden warf, disqualifiziert. Noch während sich Max vor Schmerzen wälzte, wurde er vom Ringrichter als neuer Weltmeister ausgerufen. Bejubelt übrigens, denn Schmeling war sogar im New Yorker Yankee-Stadion Publikumsliebling. Einige an Franz Dieners Stammtisch hatten die Rundfunksendung noch im Ohr. Aber Charky war eindeutig der Bessere, hieß es. Ach was, Max war ein Spätzünder. Immer erst ab Runde 5 lief er zu großer Form auf. Stimmt, denn als er 2 Jahre später nach 15 starken Runden gegen Charky dennoch verlor, haben alle, sogar New Yorks Bürgermeister, protestiert, weil Schmeling nach Punkten klar der Bessere gewesen ist. Die späteren Fights mit dem braunen Bomber, Max siegte im ersten Kampf nach 12 Runden durch K.O. und Joe Louis im zweiten, schon in der ersten Runde, gleichfalls durch K.O., wurden nur am Rande erwähnt. Desgleichen die abermals gesteigerte Qualität unserer Rundfunkübertragungen. Vielmehr ging es nun um die Legende Schmeling. Eigentlich sei er kein überragend großer Boxer gewesen, hieß es, mehr ein Sympathieträger. Das wirklich Große an ihm habe sich durch seine Person, nicht durch die Schlagkraft seiner Fäuste, zu erkennen gegeben. Auch sei ihm, wenn zwar ungewollt, die verfluchte Politik jeder Jahre behilflich geworden. Ein Vorzeigedeutscher. Kein Wunder, dass ihm nach dem Krieg, als er in Hamburg und Berlin gegen Neusel und Vogt verlor, kein Comeback gelang. Da sagte Franz Diener, der hinterm Tresen geblieben war und der ganz selten Boxkämpfe kommentierte: Bin immer noch stolz darauf, meinen Meistertitel gegen Max verloren zu haben, auch wenn er heute nur eine Hühnerfarm betreibt. Danach zapfte er wieder Bier, legte Soleier oder zum Mostrichklacks Buletten auf Teller, goss Lage nach Lage Korn bis zum Strich ein. Und am Stammtisch ging es wiederum um Theaterklatsch, bis Friedrich Dürrenmatt, der nunmehr zum Schweigen verdonnerten Runde, umständlich und nach Berner Art das Universum samt Galaxien, Sternennebel und Lichtjahren erklärte. Unsere Erde, ich meine, was darauf rumkrabbelt und sich wichtig nimmt, ist das Krümeli nur, rief er und wünschte vom Tresen eine weitere Runde gezapft. 1931. Gen Harzburg, gen Braunschweig, hieß die Parole. Aus allen Gauen kamen sie, mit der Bahn die meisten, aber wir Kameraden aus dem Vogtland reisten in Autokolonne. Entwärts geht's mit der Knechtschaft, neue Standarten werden geweiht. Sogar von der Küste, vom Pommernstrand, aus Frankenmünchen, den Rheinlanden, rollten sie an, auf Lastwagen, in Autobussen, auf Motorrädern. Und alle im braunen Ehrenkleid. Wir von der Motorstaffel 2 fuhren ab Plauen, 20 Wagen stark, singend, es zittern die morschen Knochen. Bereits am Morgengrauen verließ unser Sturm Krimmitschau und über Altenburg ging's bei schönstem Herbstwetter in Richtung Leipzig. Jawohl, Kameraden, zum ersten Mal erlebte ich die ganze Wucht des Denkmals, sah die auf Schwertern gestützten Heldengestalten, begriff, dass uns heute, weit über 100 Jahre nach der Völkerschlacht, abermals die Stunde der Befreiung schlägt. Schluss mit der Knechtschaft. So ist es, Kamerad. Nicht in dieser Quasselbude von Reichstag, die abgefackelt gehört. Nein, auf Deutschlands Straßen findet sich endlich die Nation. Doch als wir das liebliche Thüringen an der Kolonnenspitze unser Gauleiter Saukel hinter uns hatten, als dann Halle und Eisleben, die Lutherstadt, hinter uns blieben, kamen wir ins preußische Aschersleben, wo wir unsere Braunhemden ablegen mussten, um nunmehr im weißen Hemd, sozusagen neutral, weil dort noch immer die Sozis mit ihrem Verbot und diesem Hund von Polizeiminister, merkt euch den Namen, Severing. Doch in Bad Harzburg, bereits auf braunschweigischem Boden, waren wir wieder frei von Zwängen. Tausende und Abertausende in braunem Ehrenkleid. Wie eine Woche später in Braunschweig selbst, wo immer noch unsere Leute die Polizei stellten und sich geordnet mehr als 100.000 Braunhemden versammelt hatten. Da habe ich dem Führer in die Augen gesehen. Beim Vorbeimarsch, ich auch. Und ich eine Sekunde, nein, eine Ewigkeit lang. Ach was, Kameraden, da gab es kein Ich mehr, nur noch ein großes Wir, das Stunde um Stunde mit zum deutschen Gruß erhobener Hand vorbeizog. Alle, wir alle, nahmen seinen Blick in uns auf. Mir war, als hätten seine Augen mich gesegnet. Ein braunes Heer zog vorbei und auf jedem von uns ruhte sein Blick. Aber vorher hat er über 400 Mannschaftswagen, Omnibusse, Krafträder, die alle ausgerichteten Linie standen, persönlich besichtigt, weil nur mit Motorstaffeln die Zukunft, und hat dann auf dem Franzschen Feld die neuen Standarten, 24 an der Zahl, mit Worten geweiht, wie aus Erz gehauen. Über Lautsprecher kam seine Stimme. Es war, als rührte das Schicksal uns an. Es war, als wollte aus den Stahlgewittern des großen Krieges jenes Deutschland der Zucht und Disziplin herüberleuchten. Es war, als spräche die Vorsehung aus ihm. Es war, aus Erz geschmolzen, das Neue. Und doch gibt es welche, die sagen, das alles haben uns Mussolinis Faschistenbünde schon vorgemacht. Na, mit ihren Schwarzhemden, ihrem Squadrismus, dem Sturmtrupplertum. Quatsch, mit Soße sieht doch jeder, dass an uns nichts Welsches ist. Wir beten Deutsch, wir lieben Deutsch, wir hassen Deutsch. Und wer sich uns in den Weg stellt, aber vorläufig brauchen wir noch paar Verbündete, wie in der Woche davor, als die Harzburger Front geschmiedet wurde und dieser Huckenberg mit seinen deutschnationalen Heinis, all diese Spießer und Plutokraten mit Hut und Zylinder, die sind doch von gestern und gehören alle weggeräumt eines Tages, auch die vom Stahlhelm. Ja doch, aus uns, nur aus uns, spricht die Zukunft. Und als die Motor-SA vom Leonhardplatz in endlosen Kolonnen die braunen Massen aus der Stadt Heinrichs des Löwen wieder in unsere nahen und fernen Gaue brachte, nahmen wir alle jenes Feuer mit, das des Führers Blick in uns entzündet hatte, auf das es brenne und brenne. 1932. Irgendwas musste geschehen. So jedenfalls ging es nicht weiter mit Notverordnungen und immer zu Wahlen. Doch im Prinzip hat sich bis heute nicht viel verändert. Naja, erwerbslos damals und arbeitslos jetzt sieht ein bisschen anders aus. Dazu mal sagte man nicht, ich bin ohne Arbeit, sondern ich gehe stempeln. Klang irgendwie aktiver. Wollte ja keiner zugeben, erwerbslos zu sein. Galt als Schande. Ich jedenfalls habe, wenn ich in der Schule oder in der Katechismusstunde von Hochwürden Watzek gefragt wurde, Vater geht stempeln, gesagt, während mein Enkelsohn schon wieder mal und ganz bequem, wie es bei ihm heißt, auf Stütze lebt. Stimmt, als Brüning noch dran war, gab's an die 6 Millionen. Aber bei 5 sind wir, wenn man genau zählt, auch schon wieder. Weshalb heute wie dazumal am Geld geknapst und nur das Nötigste gekauft wird. Da hat sich im Prinzip nichts geändert. Nur, dass um 32, als er schon den dritten Winter überstempeln ging, Vater längst ausgesteuert war und ihm die Wohlfahrt dauernd weggekürzt wurde. Ganze 3,50 Mark bekam er die Woche. Und da meine Brüder beide auch stempeln gingen und nur meine Schwester Erika als Verkäuferin bei Tietz richtig Lohn nach Hause brachte, hatte Mutter keine 100 Mark Wirtschaftsgeld pro Woche. Das reichte hinten und vorn nicht, war aber in unserer Gegend überall so. Wehe, wenn jemand die Grippe oder sonst was bekam. Allein für den Krankenschein mussten 50 Pfennig berappt werden. Schuhe besohlen riss ein Loch in die Kasse. Presskohlen kamen der Zentner auf 2 Mark ungefähr, aber im Revier wuchsen die Halden, waren natürlich bewacht, streng sogar, mit Stacheldraht rum und Hunden. Und ganz schlimm war es mit Winterkartoffeln. Da musste ja irgendwas passieren, weil in dem ganzen System der Wurm tickte. Das ist im Prinzip heute nicht anders. Auch das Warten auf dem Arbeitsamt. Einmal nahm Vater mich mit, damit du siehst, wie sowas läuft. Vom Amt passten zwei Schubus auf, dass die Stempelordnung von niemand verletzt wurde. Denn draußen standen sie in Schlange und drinnen standen sie auch, weil nicht genug Sitzplätze waren. Blieb aber draußen und drinnen ganz ruhig, weil alle nur vor sich hin grübelten. Deshalb konnte man das Geräusch vom Stempel so gut hören, diesen trockenen Knall. An 5 oder 6 Schaltern wurde gestempelt, habe ich heute noch im Ohr. Und deutlich sehe ich die Gesichter, wenn jemand abgewiesen wurde. Frist vorbei oder fehlende Papiere. Vater hatte alles bei sich. Meldeschein, letzten Arbeitsnachweis, den Bedürftigkeitsbescheid und die Zahlkarte. Denn seitdem er nur noch Wohlfahrt kriegte, wurde die Bedürftigkeit geprüft, bis in die Wohnung rein. Wehe, wenn da zu neue Möbel standen oder ein Radio. Ach ja, und nach nassen Klamotten hat es gerochen. Draußen standen sie nämlich bei Regen in Schlange. Nein, kein Gedrängel und kein Radau, nicht mal politisch. Na, weil jeder die Nase voll hatte und alle wussten, so geht's nicht weiter. Jetzt muss was passieren. Doch hinterher nahm ich Vater mit zur erwerbslosen Selbsthilfe ins Gewerkschaftshaus. Da hingen Plakate und Aufrufe zur Solidarität. Und da gab's auch was zu löffeln. Tellergericht, Eintopf meistens. Das durfte Mutter nicht wissen, dass wir dahin gegangen waren. Ich bring euch schon durch alle, hat sie gesagt. Und wenn sie mir für die Schule bisschen Schmalz auf die Klappstühle kratzte, hat sie gelacht. Oder wenn's nur Trockenbrot gab, heut gibt's Karo einfach, gesagt. Na, so schlimm ist es ja heute nicht, kann aber noch kommen. Jedenfalls gab es dazu mal schon sowas wie Arbeitsdienstpflicht für die sogenannten Wohlfahrtserwerblosen. Bei uns in Remscheid mussten sie beim Wegebau an der Talsperre schuften, Vater auch, weil wir von der Wohlfahrt lebten. Da hat man, weil Pferde zu teuer waren, an die 20 Mann vor eine zig Zentner schwere Walze gespannt und auf Hü ging's los. Ich durfte da nicht hin und zugucken, weil Vater, der ja mal Maschinenmeister gewesen ist, sich geschämt hat vor seinem Sohn. Aber zu Hause, da habe ich ihn weinen gehört, wenn er im Dunkeln bei Mutter lag. Sie hat nie geweint. Doch zum Schluss, kurz vor der Machtergreifung, immer wieder, schlimmer kann's nicht werden, gesagt. Sowas kann uns heute nicht passieren, habe ich meinen Enkelsohn beruhigt, als er mal wieder an allem, was ist, nur noch rummäkelte. Hast ja recht, gab der Bengel zurück. So schlecht es mit Arbeit aussieht, die Aktien steigen und steigen. 1933. Die Nachricht von der Ernennung überraschte uns mittags, als ich mit Bernd, meinem jungen Mitarbeiter, in der Galerie einen Imbiss nahm und dabei mit halbem Ohr Radio hörte. Das heißt, überrascht war ich nicht. Nach Schleichers Rücktritt deutete alles auf ihn. Nur noch er kam in Frage. Seinem Willen zur Macht musste sich selbst der greise Reichspräsident fügen. Ich versuchte, mit einem Scherz zu reagieren. Nun wird uns der Anstreicher als Maler beglücken. Doch Bernd, den sonst die Politik, wie er sagte, nicht die Bohne interessierte, sah sich persönlich bedroht. Weg, wir müssen weg, rief er. Zwar belächelte ich seine Überreaktion, sah mich aber gleichwohl in meiner Vorsorge bestätigt. Schon vor Monaten hatte ich einen Teil jener Bilder nach Amsterdam ausgelagert, die angesichts der zu erahnenden Machtergreifung als besonders anrüchig zu gelten hatten. Mehrere Kirchner, Pechstein, Nolde und so weiter. Nur von des Meisters Hand befand sich noch einiges, die späten, farbfrohen Gartenstücke in der Galerie. Sie gehörten gewiss nicht zur Kategorie entachtet. Einzig als Jude war er gefährdet, wie seine Frau, wenngleich ich mir und Bernd einzureden versuchte, er ist über 80. Sie werden es nicht wagen, sich an ihm zu vergreifen. Allenfalls wird er von seinem Amt als Präsident der Akademie zurücktreten müssen. Ach was, in 3-4 Monaten ist der Spuk ohnehin vorbei. Dennoch hielt und steigerte sich meine Unruhe. Wir schlossen die Galerie. Und nachdem es mir gelungen war, meinen lieben Bernd, der natürlich in Tränen stand, ein wenig zu beschwichtigen, machte ich mich am späten Nachmittag auf den Weg. Schon bald war kaum ein Durchkommen. Ich hätte die S-Bahn nehmen sollen, von überall her Kolonnen, bereits auf der Hardenbergstraße. In 6er-Reihen zogen sie die Siegesallee hoch, einem SA-Sturm folgte der nächste, zielbewusst. Ein Sog schien ihnen Richtung zu geben, zum großen Stern hin, wo offenbar alle Kolonnen ihren Treffpunkt hatten. Sobald sich die Züge stauten, traten sie auf der Stelle, drängend, ungeduldig. Nur kein Stillstand. Ach, dieser schreckliche Ernst in den jungen, von Sturmriemen markierten Gesichtern und mehr Schaulustige, deren Andrang die Fußgängerbereiche zu sperren begann. Über allem dieses gleichgestimmte Singen. Da schlug ich mich sozusagen in die Büsche, nahm meinen Weg durch den bereits dunklen Tiergarten, war aber nicht der Einzige, der bemüht war, auf Nebenwegen voranzukommen. Endlich, nahe dem Ziel, zeigte sich, dass das Brandenburger Tor für den normalen Verkehr gesperrt war. Nur mit Hilfe eines Schutzpolizisten, dem ich weiß nicht mehr was erzählte, durfte ich zum gleich hinterm Tor liegenden Pariser Platz. Ach, wie oft waren wir hier erwartungsvoll vorgefahren. Welch exklusive und doch bekannte Adresse. Wie viele Atelierbesuche beim Meister. Und immer ging es geistreich zu, oft witzig. Sein trocken, berlinernder Humor. Vor dem großbürgerlichen Gebäude, seit Jahrzehnten Besitz der Familie, stand, als erwartete er mich, der Hausmeister. Die Herrschaften sind auf dem Dach, sagte er und brachte mich treppauf. Inzwischen mochte jener, wie seit Jahren geübte, jedenfalls auf die Minute organisierte Fackelzug begonnen haben, denn als ich das Flachdach betrat, kündigte Jubel die sich nähernden Kolonnen an. Gewiss, ekelhaft, dieser Pöbel. Und doch wirkte das anschwellende Gebrüll erregend. Heute muss ich mir eingestehen, fasziniert gewesen zu sein, und sei es nur einen Schauer lang. Aber warum setzte er sich der Masse aus? Der Meister und seine Frau Martha standen am äußersten Rand des Daches. Später, als wir im Atelier saßen, hörten wir, von dort aus habe er schon anno 71 die aus Frankreich heimkehrenden Regimenter siegreich durchs Tor marschieren sehen, dann 14 die ausrückenden, noch mit Pickelhauben behelmten Infanteristen, 18 sodann den Einmarsch der revoltierenden Matrosenbataillone. Und nun habe er einen letzten Blick von oben riskieren wollen. Dazu ließe sich eine Menge Unsinn sagen. Doch vorher, auf dem Flachdach, stand er stumm, die erkaltete Havanna im Gesicht, beide mit Hüten in Wintermänteln, wie fertig zur Abreise. Dunkel gegen den Himmel, ein statuarisches Paar. Auch war das Brandenburger Tor noch graue, nur ab und zu von Polizeischeinwerfern abgetastete Masse. Dann aber näherte, ergoss sich der Fackelzug gleich einem Lavastrom in aller Breite, für kurze Zeit von den Pfeilern getrennt, um wieder zusammenzufließen, unablässig, nicht aufzuhalten, feierlich, schicksalhaft und erhellte die Nacht, leuchtete das Tor bis zur Quadriga der Rosse aus, bis hoch zum Helmesrand und Siegeszeichen der Göttin. Selbst wir auf dem Dach des Liebermannschen Hauses wurden von jenem fatalen Glanz beschienen und zugleich erreichte uns der Qualm und Gestank von 100.000 und mehr Fackeln. Welche Schande! Nur ungern gebe ich zu, dass dies Bild, nein, dies naturgewaltige Gemälde mich zwar entsetzt, aber zugleich ergriffen hat. Ein Wille ging von ihm aus, dem zu folgen geboten schien. Diesem erhaben, fortschreitenden Verhängnis war nichts in den Weg gestellt. Eine Flut, die mitriss. Und der von unten allseits aufsteigende Jubel hätte womöglich auch mir, und sei es versuchsweise, ein zustimmendes Siegheil entlockt, wenn nicht Max Liebermann jenen Satz beigesteuert hätte, der später überall in der Stadt als geflüsterte Parole in Umlauf blieb, sich von dem geschichtsträchtigen Bild wie von einem firnisglänzenden Historienschinken abwendend, berlinerte er: Ich kann ja nicht so viel fressen, wie ich kotzen möcht. Als der Meister das Flachdach seines Hauses verließ, nahm Martha seinen Arm. Und ich begann nach Wörtern zu suchen, geeignet, das greise Paar zur Flucht zu überreden. Aber kein Wort taugte. Sie waren nicht zu verpflanzen, selbst nicht nach Amsterdam, wohin ich mich mit Bern alsbald geflüchtet habe. Allerdings war unseren geliebten Bildern und der ihnen einige von Liebermanns Hand schon wenige Jahre später die Schweiz der relativ sichere, wenn auch wenig geliebte Ort. Bernd verließ mich. Ach, doch das ist bereits eine andere Geschichte. 1934. Unter uns gesagt, dieser Fall hätte exakter erledigt werden müssen, habe mich zu sehr von persönlichen Motiven leiten lassen. Der Schlamassel begann mit dem überstürzten, durch den Röhmputsch verursachten Standortwechsel. Von Dachau abkommandiert, übernahmen wir am 5. Juli das KZ Oranienburg, kurz nachdem ein wahrer Sauhaufen von SA-Männern durch ein Kommando der Leibstandarte abgelöst worden war. Übrigens Kameraden, die wenige Tage zuvor in Wiessee und anderswo mit der Röhm-Clique kurzen Prozess gemacht hatten. Immer noch sichtlich erschöpft, berichteten sie von der Nacht der langen Messer und übergaben uns den Laden mitsamt einigen SA-Unterführern, die beim bürokratischen Teil der Ablösung behilflich werden sollten, sich aber als total untauglich erwiesen. Einer dieser Schlägertypen, bezeichnenderweise Stahlkopf mit Namen, ließ die uns anvertrauten Schutzhäftlinge zum Appell antreten und befahl den Juden unter ihnen, gesondert Aufstellung zu nehmen. Ein knappes Dutzend Figuren nur, zwischen denen eine besonders auffiel. Jedenfalls erkannte ich mühsam sofort unverkennbar seine Visage. Obgleich man dem einstigen Räterevoluzer im Zuchthaus Brandenburg den Bart abgesäbelt und ihn auch sonst ganz gehörig zusammengestaucht hatte, war von ihm genug übrig geblieben. Unter uns gesagt, ein Anarchist der feinsinnigen Sorte und obendrein ein typischer Kaffeehausliterat, der während meiner frühen Münchner Jahre eine eher komische Figur abgegeben hatte, und zwar als Dichter und Agitator der absoluten Freiheit, klar doch, besonders der freien Liebe. Nun stand ein Häufchen Elend vor mir, kaum noch anzusprechen, weil ertaubt. Zur Begründung wies er auf seine teils eiterflüssigen, teils verkrusteten Ohren und griente entschuldigend. Als dessen Adjutant erstattete ich Brigadeführer Eike Bericht, nannte Erich mühsam einerseits harmlos, andererseits besonders gefährlich, weil selbst die Kommunisten dessen agitierenden Redefluss gefürchtet hätten, der wäre in Moskau längst liquidiert worden. Brigadeführer Eike sagte, ich solle mich um den Fall kümmern und riet mir Sonderbehandlung an, was verständlich genug war. Schließlich ist es Theodor Eike persönlich gewesen, der Röhm erledigt hat. Doch gleich nach dem Appell machte ich meinen ersten Fehler, indem ich meinte, die Drecksarbeit dem SA-Trottel Stahlkopf überlassen zu können. Unter uns gesagt, ich hatte eine gewisse Scheu mich mit diesem Juden näher als notwendig einzulassen. Hinzu kam, dass er beim Verhör erstaunlich Haltung bewies. Auf jede Frage hat er mit Gedichtzeilen geantwortet, offenbar eigenen, aber auch solchen von Schiller, und setzet ihr nicht das Leben ein. Obgleich ihm etliche Vorderzähne fehlten, zitierte er bühnenreif. Das war einerseits komisch, aber andererseits... Außerdem irritierte mich der Kneifer auf seiner Judennase. Mehr noch die Sprünge in beiden Gläsern. Und unbeirrt lächelte er nach jedem Zitat. Jedenfalls räumte ich mühsam 48 Stunden ein, gab ihm den dringlichen Rat, während dieser Frist selbsttätig Schluss zu machen, wäre die sauberste Lösung gewesen. Nun ja, den Gefallen hat er uns nicht getan. Also wurde Stahlkopf tätig. Offenbar hat er ihn in einer Klosettschüssel ertränkt, wollte das nicht im Detail wissen. Er wies sich, genau besehen, als glatter Pfusch. Fiel natürlich schwer, im Nachhinein einen Selbstmord durch Erhängen zu fingieren. Die Hände untypisch verkrampft, wir bekamen die Zunge nicht raus, auch war der Knoten zu fachkundig geknüpft. Mühsam hätte das nie geschafft. Und dann hat Stahlkopf, dieser Idiot, noch weiteren Mist gebaut, indem er beim Morgenappell mit seinem Kommando »Juden zum Abschneiden raustreten« die Sache publik machte. Natürlich haben diese Herren, unter ihnen zwei Ärzte, die Stümperei sofort erkannt. Prompt bekam ich von Brigadeführer Eike einen Anpfiff. Mensch, Ehart, das hätten Sie, weiß Gott, sauberer hinkriegen müssen. Dem war nur zuzustimmen, denn vertraulich gesagt wird uns diese Chose noch lange anhängen, weil wir es nicht geschafft haben, den tauben Juden stumm zu machen. Überall hieß es, im Ausland feierte man mühsam als Märtyrer, sogar die Kommunisten und das KZ Oranienburg haben wir schließen, die Schutzhäftlinge auf andere Lager verteilen müssen, bin jetzt wieder in Dachau, nehme an, zur Bewährung. 1935. Über meine Korporation, die Teutonia, der gleichfalls mein Vater als alter Herr verbunden war, wurde mir nach Abschluss der medizinischen Studien die Möglichkeit eröffnet, bei Dr. Brösing, auch er alter Teutone, zu formulieren. Das heißt, ich assistierte ihm bei der ärztlichen Betreuung jener Arbeiterlager, die für den Ausbau der ersten Reichsautobahnteilstrecke von Frankfurt am Main nach Darmstadt auf freiem Feld errichtet worden waren. Damaligen Verhältnissen entsprechend ging es dort äußerst primitiv zu, zumal sich unter den Autobahnarbeitern, insbesondere bei den Schipperkolonnen, auffallend viele Elemente befanden, deren asoziales Verhalten ständig zu Konflikten führte. Rabatz machen und Bude auf den Kopf stellen waren alltägliche Vorgänge. Infolgedessen zählten nicht nur bei der Streckenarbeit Verunglückte zu unseren Patienten, sondern auch etliche Rabauken anrüchiger Herkunft, die bei Schlägereien verletzt worden waren. Dr. Brösing behandelte Stichwunden, ohne nach Ursachen zu fragen. Allenfalls hörte ich seinen Standardsatz: Aber, meine Herren, die Zeit der Saalschlachten sollte eigentlich vorbei sein. Die meisten Arbeiter jedoch verhielten sich ordentlich und in der Regel dankbar, weil die Großtat des Führers, der bereits am 1. Mai 1933 angekündigte Ausbau eines ganz Deutschland verbindenden Autobahnnetzes, viel tausend jungen Männern Arbeit und Lohn gebracht hatte. Und auch für Ältere fand so die jahrelang andauernde Erwerbslosigkeit ein Ende. Dennoch ging vielen die ungewohnt schwere Arbeit nicht recht von der Hand. Schlechte und einseitige Ernährung während zurückliegender Zeit mag Ursache für körperliches Versagen gewesen sein. Jedenfalls wurden Dr. Brösing und ich im Verlauf des rapid voranschreitenden Streckenausbaus mit einer bisher unbekannten und deshalb nicht erforschten Arbeitsinvalidität konfrontiert, die Dr. Brösing, ein zwar konservativer, doch nicht humorloser Praktiker, die Schipperkrankheit zu nennen pflegte. Auch sprach er vom Schipperknacks. Es handelte sich um immer den gleichen Vorfall. Die betroffenen Arbeiter, gleich ob jung oder schon fortgeschrittenen Alters, verspürten bei intensiver körperlicher Belastung, insbesondere dort, wo immense Erdmassen fortwährend mit der Schaufel bewegt werden mussten, jenen besagten Knacks zwischen den Schulterblättern, dem heftige und die Weiterarbeit beendende Schmerzen folgten. Auf Röntgenbildern fand Dr. Brösing den Nachweis der von ihm so treffend benannten Krankheit. Einen Abrissbruch der Wirbeldornfortsätze an der Hals- und Brustgrenze von dem in der Regel der erste Brustwirbel und der siebente Halswirbeldorn betroffen waren. Eigentlich hätten diese Leute sogleich arbeitsunfähig geschrieben und entlassen werden müssen. Aber Dr. Brösing, der das von der Bauleitung angeordnete Tempo unverantwortlich und mir gegenüber sogar mörderisch nannte, sonst aber politisch indifferent zu sein schien, zögerte die Entlassungen hinaus, sodass die Krankenbaracke ständig überbelegt war. Er sammelte geradezu Patienten, sei es, um den Verlauf der Schipperkrankheit zu erforschen, sei es, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Da aber an freien Arbeitskräften kein Mangel herrschte, wurde schließlich doch noch der erste Teilabschnitt der Reichsautobahn termingerecht fertiggestellt. Am 19. Mai fand die feierliche Einweihung in Gegenwart des Führers sowie hochrangiger Parteigenossen und unter Beteiligung von über 4000 Autobahnarbeitern statt. Leider war das Wetter miserabel. Regen wechselte mit Hagel ab. Nur selten kam die Sonne durch. Trotzdem fuhr der Führer im offenen Mercedes stehend und die 100.000 Schaulustigen mal mit der geraden, mal mit der angewinkelten rechten grüßend die ausgebaute Strecke ab. Groß war der Jubel. Immer wieder erklang der Badenweiler Marsch. Und vom Generalinspektor Dr. Tod bis zu den Schipperkolonnen waren sich alle der großen Stunde bewusst. Nach der knappen Dankesrede des Führers, gerichtet an die Arbeiter der Faust und der Stirn, begrüßte stellvertretend für alle am Bau Beteiligten der Maschinist Ludwig Drössler den hohen Gast und fand unter anderem diese schlichten Worte: Mit der Errichtung der Autobahn haben Sie, mein Führer, ein Werk in Gang gesetzt, das noch nach Jahrhunderten vom Lebenswillen und der Größe dieser Zeit sprechen wird. Später wurde die Strecke bei nun leicht gebessertem Wetter für einen Autokorso freigegeben, an dem sich zur Freude des Publikums fauchend und knatternd uralte, aber auch vorgestrige Wiegel beteiligten. Übrigens auch Dr. Brösing in seinem gut 10 Jahre alten Opel-Zweisitzer, der einst grün lackiert gewesen sein mag. An den offiziellen Feierlichkeiten meinte er allerdings nicht teilnehmen zu müssen. Wichtiger war ihm, gegen Abend die Krankenbaracke zu inspizieren, während ich, wie er sagte, beim uniformierten Quatsch dabei sein durfte. Seinen medizinischen Bericht über die sogenannte Schipperkrankheit hat er leider in keiner Fachzeitschrift veröffentlichen dürfen. Sogar unser Verbindungsblättchen, die Teutonia, soll, ohne Gründe zu nennen, den Abdruck verweigert haben. 1936. An Hoffnungsmachern hat es nie gefehlt. Bei uns im Lager Esterwegen, das durch das Lied der Moorsoldaten, dessen Kehrreim den Spaten bemühte, zu einiger Berühmtheit gekommen ist, wurde ab Frühsommer 36 gemunkelt, noch vor Beginn der Olympischen Spiele werde eine Amnestie unser kümmerliches Dasein als Volksschädlinge und Torfstecher im Emsland beenden. Dieses Gerücht lebte von der frommen Annahme, selbst Hitler müsse aufs Ausland Rücksicht nehmen, die Zeit des einschüchternden Terrors sei nun vorbei. Außerdem solle das Torfstechen als urdeutsche Tätigkeit den freiwilligen Arbeitsdienstmännern vorbehalten bleiben. Doch dann wurden 50 Häftlinge, alles gelernte Handwerker, nach Sachsenhausen, nahe Berlin, abkommandiert. Dort sollten wir, bewacht von SS-Männern der kasernierten Totenkopfverbände, ein Großlager aufbauen, das vorerst für 2.500 Insassen auf etwa 30 Hektar umzäunter Fläche geplant war. Ein Lager mit Zukunft. Ich gehörte als Bauzeichner zu den abkommandierten Torfstechern. Da die vorgefertigten Barackenteile von einer Berliner Firma geliefert wurden, hatten wir einigen sonst strikt verbotenen Kontakt zur Außenwelt und bekamen etwas von dem Rummel mit, der in der Reichshauptstadt bereits vor der Eröffnung der Spiele ablief. Touristen aus aller Welt bevölkerten den Kudamm, die Friedrichstraße, den Alex und den Potsdamer Platz. Doch mehr sickerte nicht durch. Erst als in der Wachstube der bereits erstellten Kommandanturbaracke, in der auch die Bauleitung saß, ein Radio installiert wurde, das von früh bis spät Stimmungsberichte von der Eröffnungsfeier, dann erste Wettkampfergebnisse brachte, kamen wir in den gelegentlichen Genuss dieser Anschaffung. Da ich allein oder mit anderen ziemlich oft zur Bauleitung musste, waren wir, was den Beginn der Spiele betraf, einigermaßen auf dem Laufenden. Und als bei der Verkündung der ersten Ergebnisse aus Finalkämpfen der Apparat auf volle Lautstärke gedreht und dadurch sogar der Appellplatz und die angrenzenden Baustellen beschallt wurden, bekamen viele von uns den Medaillensegen mit. Außerdem hörten wir von nebenan, wer alles auf der Ehrentribüne saß. Lauter internationale Prominenz, mittendrin der schwedische Thronfolger Gustav Adolf, der italienische Kronprinz Umberto, ein englischer Unterstaatssekretär namens van Sittard, dazu ein Pulk Diplomaten, unter ihnen welche aus der Schweiz. Deshalb hofften manche von uns, dass dieser massiven ausländischen Präsenz das entstehende Groß-KZ am Rande Berlins nicht verborgen bleiben werde. Aber die Welt nahm von uns keine Notiz. Die sportliche Jugend der Welt hatte genug mit sich selbst zu tun. Unser Los kratzte niemanden. Uns gab es nicht. Und so verlief der Lageralltag normal, wenn man vom Radio in der Wachstube absah. Denn dieses, übrigens feldgraue, offenbar dem Militär entliehene Gerät brachte Nachrichten aus einer Wirklichkeit, die sich außerhalb des Stacheldrahtes abspielte. Gleich am 1. August gab es beim Kugelstoßen und Hammerwerfen deutsche Siege. Ich war mit Fridtjof Tuschinski, einem Grünen, wie wir der Häftlingsmarkierung wegen die Kriminellen nannten, bei der Bauleitung, um Korrekturen in den Planunterlagen zu übernehmen. Als die zweite Goldmedaille im Radio verkündet und sogleich von den wachfreien Totenkopfmännern im Nebenraum lautstark gefeiert wurde. Als aber Tuschinski meinte, mitjubeln zu dürfen, traf ihn der Blick des Bauleiters, Hauptsturmführer Esser, den der Ruf anhing, scharf, aber korrekt zu sein. Ein lautes Mitjubeln meinerseits hätte bestimmt strenge Strafe zur Folge gehabt, denn als politischer, gekennzeichnet durch einen roten Winkel, wäre ich härter als der Grüne angefasst worden. Tuschinski musste nur 50 Kniebeugen ableisten, während es mir, dank äußerster Disziplin gelang, nach außen hin unbewegt auf Weisung zu warten, mich jedoch innerlich über diese und weitere deutsche Siege zu freuen, war ich doch vor wenigen Jahren noch beim Spartakus Magdeburg als Mittelstreckenläufer aktiv und über 3000 Meter sogar erfolgreich gewesen. Trotz des verbotenen Mitjubelns, wir waren, gab Esser zu verstehen, offen bekundeter Teilnahme an deutschen Siegen nicht würdig, ließ sich im Verlauf der Spiele kaum vermeiden, dass es für Minuten zu spontanen Annäherungen zwischen Häftlingen und Bewachern kam, zum Beispiel als sich der Leipziger Student Lutz Long beim Weitsprung ein spannendes Duell mit dem amerikanischen Sieger im 100 und kurze Zeit später 200 Meter Lauf Jesse Owens, einem Schwarzen, lieferte, das Owens schließlich mit seinem olympischen Rekordsprung von 8,6 Meter gewann. Den Weltrekord mit 8,13 Meter hielt er ohnehin. Aber Longs Silbermedaille wurde dennoch von allen gefeiert, die in der Nähe des Radios standen. Zwei SS unter Scharführer, die als Bluthunde galten, ein grüner Capo, der uns politische verachtete und bei jeder Gelegenheit schikanierte, und ich, ein mittlerer KPD-Funktionär, der all das und noch mehr überlebt hat und heute mit schlecht sitzendem Gebiss an trüben Erinnerungen kaut. Mag sein, dass jenes Händeschütteln, zu dem sich Hitler mit dem mehrfach siegreichen Neger herabgelassen haben soll, diese kurzfristige Kumpanei gestiftet hat. Danach herrschte wieder Distanz. Hauptsturmführer Esser erstattete Meldung. Disziplinarmaßnahmen bestraften Häftlinge und Bewacher. Das ordnungswidrige Radio verschwand, weshalb wir den weiteren Verlauf der Olympischen Spiele verpasst haben. Nur gerüchteweise erfuhr ich vom Pech unserer Mädels, die im Endlauf der 4x100-Meter-Staffel den Stafettenstab beim Wechsel verloren hatten. Und als die Spiele vorbei waren, gab es auch keine Hoffnung mehr. 1937. Unsere Pausenhofspiele endeten nicht mit dem Klingelzeichen, sondern wurden unter Kastanienbäumen und vor dem einstöckigen Toilettengebäude, Pissbude genannt, von Pause zu Pause fortgesetzt. Wir kämpften miteinander. Die an die Turnhalle anschließende Pissbude galt als Alcazar von Toledo. Zwar lag das Ereignis um ein Jahr zurück, aber in unseren Schülerträumen verteidigte die Falange andauernd heldenhaft das Gemäuer. Immer wieder griffen die Roten vergeblich an. Doch war deren Versagen auch auf Lustlosigkeit zurückzuführen. Niemand wollte den Roten zugezählt werden, ich auch nicht. Alle Schüler sahen sich todesmutig auf General Francos Seite. Schließlich haben uns einige Untersekundaner durch Losentscheid aufgeteilt. Mit anderen Sextanern zog ich rot, ohne die spätere Bedeutung dieses Zufalls erahnen zu können. Offenbar zeichnet sich Zukünftiges bereits auf Pausenhöfen ab. Also belagerten wir die Pissbude. Das geschah nicht ohne Kompromiss, denn die Aufsicht führenden Lehrer sorgten dafür, dass neutrale, aber auch kämpfende Schülergruppen während angeordneter Waffenruhe zumindest ihr Wasser abschlagen durften. Einer der Höhepunkte im Kampfgeschehen war das Telefongespräch zwischen dem Kommandanten des Alcazar, Oberst Moscardo, und seinem Sohn Luis, den die Roten gefangen hatten und mit Erschießung bedrohten, falls die Festung nicht bereit sei, zu kapitulieren. Helmut Kurella, ein Quartaner mit Engelsgesicht und entsprechender Stimme, spielte den Luis. Ich musste den roten Milizkommissar Caballo mimen und den Telefonhörer an Luis übergeben. Trompetenhell klang es über den Pausenhof. »Hallo, Papa!« Darauf Oberst Moscardo. »Was ist los, mein Junge?« »Nichts. Sie sagen, ich werde erschossen, wenn der Alcazar nicht kapituliert. Wenn das wahr sein sollte, mein Sohn, dann empfehle deine Seele Gott, rufe Viva España und stirb wie ein Held. Lebe wohl, Vater, und einen ganz großen Kuss.« Das rief der engelhafte Helmut als Luis, woraufhin ich, der rote Kommissar, dem ein Primaner den abschließenden Ruf Viva la Merte eingetrichtert hatte, den tapferen Knaben unter einem blühenden Kastanienbaum erschießen musste. Nein, bin nicht sicher, ob ich oder ein anderer die Hinrichtung vollzogen hat, doch hätte ich es sein können. Dann ging der Kampf weiter. Während der nächsten Pause wurde der Turm der Festung gesprengt. Wir machten das akustisch, aber die Verteidiger gaben nicht auf. Was später Spanischer Bürgerkrieg hieß, spielte sich auf dem Pausenhof des Konradinums zu Danzig lang vor als ein einziges, stets wiederholbares Ereignis ab. Natürlich siegte am Ende die Phalange. Der Belagerungsring wurde von außen gesprengt. Eine Horde Tertianer schlug übertrieben heftig zu. Danach große Umarmung. Oberst Moscardot begrüßte die Befreier mit der berühmt gewordenen Losung Sin Novedad, was so viel wie nichts zu berichten heißt. Dann wurden wir, die Roten, liquidiert. So konnte gegen Schluss der Pause die Pissbude wieder normal benutzt werden, doch schon am nächsten Schultag wiederholten wir unser Spiel. Das zog sich bis zu den Sommerferien 37 hin. Eigentlich hätten wir auch die Bombardierung der baskischen Stadt Guernica spielen können. Die Deutsche Wochenschau hatte uns diesen Einsatz unserer Freiwilligen vorm Hauptfilm im Kino gezeigt. Am 26. April wurde das Städtchen in Schutt und Asche gelegt. Noch heute höre ich die dem Motorenlärm unterlegte Musik. Aber zu sehen waren nur unsere Heinkel- und Junkers-Flugzeuge im Anflug, Sturzflug, Abflug. Es sah aus, als übten sie. Das gab keine Heldentat her, die sich auf dem Pausenhof nachspielen ließ. 1938. Der Ärger mit unserem Geschichtslehrer begann, als alle im Fernsehen zugeguckt haben, wie in Berlin auf einmal die Mauer offen stand und alle, auch meine Oma, die in Pankow wohnt, einfach so in den Westen rüber konnten. Dabei hat es Herr Studienrat Hösle bestimmt gut gemeint, als er nicht nur vom Mauerfall gesprochen, sondern uns alle gefragt hat, wisst ihr, was sonst noch alles in Deutschland an einem 9. November geschehen ist? Zum Beispiel vor 51 Jahren genau? Weil alle nur irgendwie etwas, aber keiner Genaues wusste, hat er uns dann die Reichskristallnacht erklärt. Die hieß so, weil sie im ganzen Deutschen Reich stattfand, wobei viel Geschirr, das Juden gehörte, kaputt gegangen ist, darunter besonders viele Kristallvasen. Auch hat man mit Pflastersteinen alle Schaufenster von Geschäften, deren Eigentümer Juden waren, zerschmissen. Und auch sonst wurde viel Wertvolles sinnlos zerstört. Vielleicht war es ein Fehler von Herrn Hösle, dass er nicht hat aufhören können und uns zu viele Geschichtsstunden lang nur noch darüber erzählt und uns aus Dokumenten vorgelesen hat, wie viele Synagogen genau abgebrannt wurden und dass man 91 Juden einfach ermordet hat. Lauter traurige Geschichten, während in Berlin, nein, überall in Deutschland, natürlich der Jubel groß war, weil nun endlich alle Deutschen vereinigt werden konnten. Aber bei ihm ging es immer nur um die alten Geschichten, wie es dazu gekommen ist. Und es stimmt schon, dass er uns mit dem, was damals hier los war, ziemlich genervt hat. Jedenfalls ist seine, wie man sagte, Vergangenheitsbesessenheit bei der Elternversammlung von fast allen Anwesenden gerügt worden. Sogar mein Vater, der eigentlich gerne von früher erzählt, zum Beispiel, als er noch vor dem Mauerbau aus der sowjetisch besetzten Zone geflüchtet und hierher nach Schwaben gekommen und lange fremd geblieben ist, hat ungefähr so mit Herrn Hösle gesprochen. Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass meine Tochter erfährt, wie übel die SA-Horden überall und auch leider hier in Esslingen gehaust haben, aber doch bitte zum rechten Zeitpunkt und nicht gerade dann, wenn, wie gegenwärtig, endlich einmal Anlass zur Freude besteht und alle Welt uns Deutsche beglückwünscht. Dabei haben wir Schüler uns irgendwie schon dafür interessiert, was damals in unserer Heimatstadt, zum Beispiel im israelitischen Waisenhaus Wilhelmspflege, passiert ist. Alle Kinder mussten raus auf den Hof. Die Schulbücher alle, die Gebetbücher, sogar die Tora-Rollen wurden auf einen Haufen geworfen und alle verbrannt. Die weinenden Kinder, die das alles ansehen mussten, hatten Angst, mit verbrannt zu werden. Aber nur den Lehrer Fritz Samuel hat man bewusstlos geschlagen, und zwar mit Gymnastikkeulen aus dem Turnsaal. Gott sei Dank gab es in Esslingen aber auch Leute, die einfach zu helfen versucht haben, zum Beispiel ein Taxifahrer, der einige Waisenkinder nach Stuttgart bringen wollte. Jedenfalls war das, was uns Herr Hösle erzählt hat, schon aufregend irgendwie. Sogar die Jungs in unserer Klasse haben diesmal beim Unterricht mitgemacht, auch die türkischen Jungs und sowieso meine Freundin Shirin, deren Familie aus Persien kommt. Und vor der Elternversammlung hat sich unser Geschichtslehrer, wie mein Vater zugegeben hat, ganz gut verteidigt. Er soll den Eltern erklärt haben, kein Kind kann das Ende der Mauerzeit richtig begreifen, wenn es nicht weiß, wann und wo genau das Unrecht begonnen und was schließlich zur Teilung Deutschlands geführt hat. Da sollen fast alle Eltern genickt haben. Aber den weiteren Unterricht über die Reichskristallnacht hat Herr Hösle dann abbrechen und auf später verschieben müssen. Eigentlich schade. Doch ein bisschen mehr wissen wir nun darüber. Zum Beispiel, dass fast alle in Esslingen nur stumm zugeguckt oder einfach weggeguckt haben, als das mit dem Waisenhaus passierte. Deshalb sind wir, als vor einigen Wochen Yasir, ein kurdischer Mitschüler, mit seinen Eltern in die Türkei abgeschoben werden sollte, auf die Idee gekommen, einen Protestbrief an den Bürgermeister zu schreiben. Alle gaben ihre Unterschrift. Aber das Schicksal der jüdischen Kinder im israelitischen Waisenhaus Wilhelmspflege haben wir auf Rat von Herrn Hösle nicht in dem Brief erwähnt. Jetzt hoffen alle, dass Yasir bleiben darf. 1939. Drei Inseltage. Nachdem uns versichert worden war, dass in und um Westerland Gästezimmer frei seien und die große Wohndiele genug Raum für unser Palaver biete, dankte ich dem Gastgeber, einem ehemaligen, der sich inzwischen im Verlagswesen tätig und gut betucht, eines dieser redgedeckten Friesenhäuser auf Sylt leisten konnte. Unser Treffen fand im Februar statt. Mehr als die Hälfte der Eingeladenen kam, sogar eine Großkopfete, die mittlerweile beim Rundfunk oder wie gehabt als Chefredakteure das Sagen hatten. Wetten wurden abgeschlossen. Tatsächlich trudelte der Chef eine auflagenstarke Illustrierten ein, wenn auch verspätet und nur auf Stippvisite. Die meisten Ehemaligen jedoch hatten nach dem Krieg in untergeordneten Redaktionsstuben ihr Auskommen gefunden oder waren, wie ich, als Freiberufliche auf Achse. Ihnen und also auch mir hing als Makel, aber auch Qualitätsausweis die Legende an, als Angehörige der Propagandakompanien Kriegsberichterstatter gewesen zu sein, weshalb ich an dieser Stelle daran erinnern möchte, dass grob geschätzt 1000 unserer Kameraden, sei es beim Einsatz über England, in einer He-111-Kanzel oder als Reporter in vorderster Frontlinie, den Tod gefunden haben. Nun, bei uns Überlebenden wurde immer dringlicher der Wunsch nach einem Treffen laut. Also übernahm ich nach einigem Zögern die Organisation. Vereinbart war zurückhaltende Berichterstattung. Keine Namen sollten genannt werden. Keine persönliche Abrechnung erlaubt sein. Ein ganz normales Kameradschaftstreffen war gewünscht, vergleichbar jenen Versammlungen der Nachkriegsjahre, bei denen sich ehemalige Ritterkreuzträger, Angehörige dieser oder jener Division, aber auch ehemalige KZ-Häftlinge trafen. Da ich als junger Dachs von Anfang an, das heißt seit dem Polenfeldzug dabei gewesen bin und keinerlei Dienststubentätigkeit im Propagandaministerium verdächtig war, genoss ich ein gewisses Ansehen. Zudem erinnerten sich viele Kameraden an meine ersten Berichte kurz nach Kriegsausbruch, die ich über das 79. Pionierbataillon der 2. Panzerdivision während der Schlacht an der Buscha geschrieben hatte. Brückenbau unter Feindbeschuss und über den Vorstoß unserer Panzer bis kurz vor Warschau, wobei der Einsatz von Stukas aus Sicht des einfachen Infanteristen den Ton angegeben hatte. Wie ich ja überhaupt immer nur über die Truppe, arme Frontschweine und deren eher stilles Heldentum berichtet habe. Der deutsche Infanterist, seine täglichen Marschleistungen auf Polens staubigen Straßen, Knobelbecherprosa, immer den vorpreschenden Panzern hinterdrein, lehmverkrustet, sonnenverbrannt, aber stets bei Laune, auch wenn nach kurzem Gefecht manch lichterloh brennendes Dorf das wahre Gesicht des Krieges erkennen ließ. Oder mein nicht teilnahmsloser Blick auf die endlosen Kolonnen gefangener, gänzlich geschlagener Polen. Nun ja, dieser gelegentlich nachdenkliche Tonfall in meinen Berichten stand wohl für Glaubwürdigkeit. Dabei hat mir manches die Zensur weggeschnipselt. Zum Beispiel, als ich das Zusammentreffen unserer Panzerspitzen mit den Russen bei Mostivielki allzu waffenbrüderlich ausgepinselt hatte. Oder als mir die Schilderung der Bärte alter Kaftanjuden zu liebevoll komisch geriet. Jedenfalls haben mir einige Kollegen von damals bei unserem Treffen bestätigt, dass sich meine Polenartikel in ihrer lebendigen Anschaulichkeit nicht von dem unterscheiden, was ich während letzter Zeit für eine der marktführenden Illustrierten, sei es in Laos, Algerien oder im Nahen Osten, zu Papier gebracht habe. Nachdem die Quartierfragen geregelt waren, kam ich umstandslos ins kollegiale Gespräch. Allein das Wetter meinte es nicht gut mit uns. An eine Strandpromenade oder einen Spaziergang in Richtung Wattseite der Insel war nicht zu denken. Wir, zwar gewohnt, uns jedem Klima auszusetzen, entpuppten uns als passionierte Stubenhocker, saßen ums offene Kaminfeuer bei Grog und Punsch, die unser Gastgeber reichlich auftischen ließ. Also handelten wir den Polenfeldzug ab, den Blitzkrieg, die 18 Tage. Als Warschau ein einziger Trümmerhaufen gefallen war, schlug einer der Ehemaligen, der, so hieß es, als Kunstsammler und auch sonst gut im Geschäft war, langatmig und zunehmend dröhnend einen anderen Ton an. Er tischte uns Zitate aus Berichten auf, die er an Bord eines U-Bootes geschrieben und später unter dem Titel »Jäger im Weltmeer« als Buch samt Vorwort des Großadmirals herausgegeben hatte. »Rohr 5 fertig, Treffer mittschiffs, Torpedo nachladen.« Das gab natürlich mehr her als meine staubigen Infanteristen auf Polens endlosen Straßen. 1940. Von Sylt habe ich nicht viel gesehen. Wie schon gesagt, erlaubte das Wetter allenfalls kurze Strandwanderungen in Richtung List oder in entgegengesetzte Richtung nach Hörnum. Wie fußkrank seit der Zeit der Rückzüge hockte unser schräger Verein von Ehemaligen rauchend und trinkend ums Kaminfeuer. Jeder kramte in Erinnerungen. War der eine siegreich in Frankreich dabei gewesen, kam der nächste mit Heldentaten aus Narvik und den Fjorden Norwegens. Es war, als müsste ein jeder Artikel wiederkäuen, die in der Luftwaffenpostille Adler oder im Signal gestanden hatten, einer Wehrmachtsillustrierten in gekonnter Aufmachung, Farbdruck, modernes Layout, bald in ganz Europa verbreitet. In der Chefetage vom Signal hatte ein gewisser Schmidt den Kurs bestimmt. Nach dem Krieg gab er, selbstreden unter anderem Namen, in Springers Kristall den Ton an. Und nun war uns das zweifelhafte Vergnügen seiner beharrlichen Anwesenheit gegönnt. Wir mussten uns seinen Sermon über verschenkte Siege anhören. Es ging um Dünkirchen, wohin sich das gesamte britische Expeditionskorps geflüchtet hatte. An die 300.000 Mann sollten eiligst eingeschifft werden. Der einstige Schmidt, dessen neuester Name nicht genannt werden darf, war immer noch satt an Entrüstung. Hätte nicht Hitler das Panzerkorps Kleist bei Abwil gestoppt, hätte er vielmehr Guderians und Mannsteins Panzern erlaubt, bis zur Küste durchzustoßen, hätte er Befehl gegeben, die Strände aufzurollen und den Sack zuzumachen, dann hätte der Engländer eine ganze Armee und nicht nur deren Ausrüstung verloren. Der Krieg hätte frühzeitig entschieden werden können. Ja, einer Invasion hätten die Briten kaum was entgegenzusetzen gehabt. Aber der oberste Feldherr verschenkte den Sieg, meinte wohl, England schonen zu müssen, glaubte an Verhandlungen. Ja, hätten unsere Panzer damals... So lamentierte der Schmidt von einst, um dann in dumpfes Brüten zu versinken mit Blick aufs Kaminfeuer. Was andere an siegreichen Zangenbewegungen und tollkühner Kampftechnik zu bieten hatten, interessierte ihn nicht. Zum Beispiel gab es einen, der sich in den 50er Jahren bei Bastei-Lübbe mit Lanzerheftchen über Wasser gehalten hatte und jetzt an dubiose Blätter, was man so Regenbogenpresse nennt, seine Seele verkaufte, aber damals im Adler mit Einsatzberichten der Luftwaffe groß herausgekommen war. Nun erklärte er uns die Vorzüge der Ju-88 gegenüber der Ju-87, kurz Stuka genannt, indem er mit kurvenden Händen das Bombenabwurfverfahren beim Sturzflug ausmalte, nämlich das einfache Zielen mit dem ganzen Flugzeug, den Bombenabwurf beim Abfangen der Maschine, die kurzen Auslöseabstände beim Reihenabwurf und den Außenkurvenangriff auf fahrende, das heißt in Schlangenbewegungen ausweichende Schiffe. Er war in Junkers Maschinen dabei, aber auch in der He-111, und zwar in der Glaskanzel mit Blick auf London, Coventry. Er machte das ziemlich sachlich. Man konnte ihm abnehmen, dass er die Luftschlacht um England nur zufällig überlebt hatte. Jedenfalls gelang es ihm, uns den Reihenabwurf von Bomben aus geschlossenen Flugverbänden so eindrucksvoll und mitsamt dem Wörtchen ausradieren zu demonstrieren, dass uns die Zeit der Gegenschläge, als Lübeck, Köln, Hamburg, Berlin bei Terrorangriffen draufgingen, wieder vor Augen war. Danach drohte die Stimmung ums Kaminfeuer abzuflauen. Die Runde behalf sich mit üblichem Journalistentratsch. Wer welchen Chefredakteur abgesägt hat, wessen Stuhl wackelt, was Springer oder Augstein wem zahlt. Schließlich kam Rettung von unserem Kunst- und U-Boot-Spezialisten. Entweder plauderte er stilgerecht farbig über den Expressionismus und seine gehorteten Bildschätze oder erschreckte uns mit dröhnend plötzlichem Ruf. Klarmachen zum Tauchen, bald glaubten wir Wasserbomben zu hören, noch entfernt Hochpeilungen 60 Grad, dann hieß es, auf Seerohrtiefe einsteuern, und dann sahen wir die Gefahr. Steuerbord quer ab, ein Zerstörer. Wie gut, dass wir im Trocknen saßen, während draußen böiger Wind für einschlägige Musik sorgte. 1941. Mir ist es im Verlauf meiner Berichterstattung, ob in Russland oder später in Indochina und Algerien, für unsereins ging der Krieg ja weiter, nur selten gelungen, Sensationen zu Papier zu bringen. Denn wie beim Polen- und Frankreich-Feldzug war ich auch in der Ukraine, zumeist mit Infanterieeinheiten, unseren Panzerspitzen hinterdrein. Anfangs von Kesselschlacht zu Kesselschlacht, über Kiew bis Smolensk. Und als die Schlammperiode einsetzte, war ich einem Pionierbataillon auf der Spur, das, um den Nachschub zu sichern, Knüppeldämme legte und Abschleppdienste leistete. Wie gesagt, Knobelbecher und Fußlappenprosa. Da waren meine Kollegen redselig ruhmreicher. Einer, der später, viel später, in unser aller Massenblatt aus Israel über Blitzsiege berichtet hat, gerade so, als sei der Sechstagekrieg die Fortsetzung des Unternehmens Barbarossa gewesen, war im Mai 41 mit unseren Fallschirmspringern über Kreta abgesprungen. Und Max Schmeling hat sich dabei den Fuß verstaucht. Ein anderer hatte vom Kreuzer Prinz Eugen aus beobachtet, wie die Bismarck 3 Tage, bevor sie mit über 1000 Mann absoff, das britische Schlachtschiff Hood versenkte. Und hätte nicht ein Lufttorpedo die Ruderanlage getroffen und so die Bismarck manövrierunfähig gemacht, wäre sie vielleicht doch noch. Und weitere Geschichten, die nach dem Motto, hätte der Hund nicht, dann hätte er den Hasen verliefen. So auch der Kaminstratege Schmidt, der mit seiner Kristallserie, die später bei Ullstein als dickleibiger Schmöker erschien, Millionen gescheffelt hat. Ihm war inzwischen eine Erkenntnis einleuchtend, nach der uns der Balkanfeldzug um den Endsieg in Russland gebracht haben soll. Nur weil ein serbischer General namens Simovic in Belgrad putschte, mussten wir erst da unten Ordnung schaffen, was uns 5 kostbare Wochen Zeitverlust eingebracht hat. Was aber wäre geschehen, wenn unsere Armeen nicht erst am 22. Juni, sondern schon am 15. Mai nach Osten vorgestoßen wären, wenn also General Guderians Panzer nicht Mitte November, sondern bereits 5 Wochen früher, bevor der Schlamm kam und Väterchen Frost zuschlug, zum Endstoß gegen Moskau angetreten wären. Und wieder grübelte er in stummer Korrespondenz mit dem Kaminfeuer, verschenkt den Siegen nach und versuchte, verlorene Schlachten, später boten Stalingrad und El Alamein Gelegenheit, im Nachhinein zu gewinnen. Er blieb mit seinen Spekulationen allein. Aber niemand wagte ein Widerwort, auch ich nicht. Saßen doch außer ihm 2, 3 weitere stramme Nazis, damals wie heute Chefredakteure, einflussreich in unserer Veteranenrunde. Wer traut sich schon, freiwillig seine Brötchengeber zu vergrätzen? Erst als es mir gelang, mit einem Kumpel, der wie ich immer nur aus der Frontschweinperspektive berichtet hatte, dem Dunstkreis des Großstrategen zu entweichen, haben wir uns in einer von Westerlands Kneipen über die Philosophie des Hätte und Wäre lustig gemacht. Wir kannten uns seit Januar 1941, als wir Marschbefehl erhielten, er als Fotograf, ich als Schreiberling, Rommels Afrikakorps nach Libyen zu begleiten. Seine Wüstenfotos und meine Berichte über die Rückeroberung der Cyrenaika wurden im Signal groß rausgebracht und fanden ziemliche Beachtung. Darüber plauderten wir am Tresen der Kneipe und schütteten Schnäpse in uns hinein. Reichlich angedunt standen wir später auf Westerlands Strandpromenade schräg gegen den Wind. Anfangs sangen wir noch, wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen. Dann starrten wir stumm aufs Meer, das monoton anschlug. Auf dem Rückweg durch schwarz verhängte Nacht versuchte ich, unseren einstigen Herrn Schmidt, dessen neuer Name besser ungenannt bleibt, zu parodieren. Stell dir mal vor, es wäre Churchill gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs gelungen, seinen Plan umzusetzen und mit 3 Divisionen auf Sylt zu landen. Hätte so nicht viel früher alles ein Ende gefunden? Und wäre der Geschichte dann nicht ein anderer Verlauf eingefallen? Kein Adolf und der ganze Schlamassel danach, kein Stacheldraht, keine Mauer quer durch. Heute noch hätten wir einen Kaiser und Kolonien womöglich. Auch sonst wären wir besser, viel besser dran. 1942. Am nächsten Vormittag versammelten wir uns nur zögerlich. Es kleckerte sozusagen. Weil die Wolkendecke einige Sonnenlöcher zuließ, war ein Bummel halbwegs in Richtung Keitum möglich. Aber in der Wohndiele, deren rustikales Gebälk über Jahrhunderte andauernde Tragfähigkeit versprach, brannte schon wieder oder immer noch das Kaminfeuer. Unser Gastgeber sorgte für Tee in bauchigen Kannen. Die Gespräche jedoch verliefen gedämpft. Selbst die Gegenwart gab keinen Stoff her. Nur mit Geduld konnten aus dem kargen Wortsalat der maulfaulen Runde einige Stichworte gestochert werden, die den Wolchow-Kessel, den Ring um Leningrad oder die Eismeerfront mehr antippten als zum Ereignis machten. Einer berichtete eher touristisch vom Kaukasus. Ein anderer war, gleichfalls wie auf Urlaubsreise, bei der Besetzung Südfrankreichs dabei. Immerhin wurde Charkow eingenommen. Die große Sommeroffensive begann. Jede Menge Sondermeldungen. Langsam jedoch wurde es kritisch. Dem einen Berichterstatter hatte man die am Ladogasee erfrorenen, dem anderen den vor Rostow fehlenden Nachschub gestrichen. Und dann, in eine zufällige Pause hinein, sprach ich. Bis dahin war es mir gelungen, mich zurückzunehmen. Mag sein, dass mich die großkopfigen Chefredakteure ein wenig eingeschüchtert hatten. Aber da diese Riege mitsamt dem Kunst- und U-Boot-Spezialisten noch nicht eingetrudelt war und wahrscheinlich in Sülz umliegenden prominenten Burgen ein attraktiveres Publikum gefunden hatte, nutzte ich die Gelegenheit und sprach, nein, stotterte vor mich hin, denn mündlich bin ich nie gut gewesen. War von Sewastopol weg, auf Heimaturlaub in Köln, wohnte bei meiner Schwester in der Nähe vom Neumarkt, sah alles noch einigermaßen friedlich aus, fast wie früher, ging zu meinem Zahnarzt und habe mir links einen Backenzahn, der ganz übel tickte, anbohren lassen, sollte 2 Tage später blombiert werden, kam aber nicht mehr dazu, weil in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai bei Vollmond wie ein Hammerschlag an die 1000 Bomber der Royal Air Force haben zuerst unsere Flak behakt, dann jede Menge Brandbomben, drauf Sprengbomben, Luftminen, Phosphorkanister, nicht nur auf die Innenstadt, auch auf Außenbezirke, sogar Deutz, Mülheim, auf der anderen Seite vom Rhein, nicht gezielt, Bombenteppiche, ganze Stadtviertel, bei uns nur Dachstuhlbrand, aber nebenan schlug es ein. Und Sachen habe ich dabei erlebt, die gibt's nicht. Half in der Wohnung über uns 2 alten Damen beim Löschen ihres Schlafzimmers, wo die Vorhänge und beide Bettlaken in Flammen. Kaum war ich fertig, sagte die eine Alte, und wer stellt uns nun eine Kraft zum Reinigen unserer Wohnung? Aber das kann man gar nicht erzählen, sowas. Auch nicht über verschüttete oder verkohlte Leichen. Sie aber noch in der Friesenstraße die Straßenbahnleitungen zwischen rauchenden Trümmern rumhängen, na, wie sonst die Papierschlangen beim Karneval. Und breite Straße, 4 große Geschäftshäuser, nur noch Eisensklette. Ausgebrannt das Agrippa-Haus mit 2 Kinos. Am Ring das Café Wien, wo ich früher mit Hildchen, die später meine Frau wurde. Vom Polizeipräsidium die obersten Stockwerke weg und Sankt Aposteln gespalten wie mit einer Axt. Aber der Dom steht, raucht, aber steht, während ringsum und auch die Brücke nach Deutz, ach ja, und das Haus, in dem die Praxis von meinem Zahnarzt war, gab's einfach nicht mehr. War, wenn man von Lübeck absieht, der 1. große Terrorangriff. Naja, begonnen haben eigentlich wir, mit Rotterdam, Coventry, Warschau nicht mitgerechnet. Und so ging's dann weiter. Bis Dresden. Einer fängt immer an. Aber mit 1000 Bombern, darunter an die 70 Lancaster Viermotorik. Zwar hat unsere Flak über 30 runtergeholt, aber die wurden mehr und mehr. Erst 4 Tage später fuhr wieder die Bahn. Hab meinen Urlaub abgebrochen. Auch wenn mein Zahn immer noch tickte. Wollte zurück an die Front. Da wusste ich wenigstens, womit zu rechnen war. Geheult habe ich. Richtig geheult, sag ich euch, als ich von Deutz aus mein Köln sah, rauchte immer noch, nur der Dom stand. Man hörte mir zu. Das passiert nicht oft, nicht nur, weil ich mündlich nicht gut genug bin. Diesmal jedoch hatte meine Wenigkeit den Ton angegeben. Einige haben dann von Darmstadt und Würzburg, von Nürnberg, Heilbronn und so weiter erzählt, und von Berlin natürlich, von Hamburg. Jede Menge Trümmer. Immer die gleichen Geschichten kann man eigentlich nicht erzählen. Doch dann, gegen Mittag, als unsere Runde sich einigermaßen aufgefüllt hatte, war Stalingrad dran. Nur noch Stalingrad, obgleich keiner von uns im Kessel gewesen ist. Haben Schwein gehabt, alle Mann. 1943. so gottvaterhaft sich unser Gastgeber heraushielt, verstand er es dennoch, dafür zu sorgen, dass unser Palaver in etwa dem Gefälle des Krieges folgte, weshalb nach Stalingrad und El Alamein fast nur noch von Rückzügen oder, wie es damals hieß, Frontbegradigungen zu berichten war. Die meisten klagten über Schreibschwierigkeiten nicht nur, weil die Zensur ihre Texte kürzte oder umlog, sondern generell über Kesselschlachten, im Atlantik dezimierte Geleitzüge und die Siegesparade auf der Champs-Élysées schreibe sich halt griffiger als über Frostbeulen, die Räumung des gesamten Donetsbeckens oder über die Kapitulation des restlichen Afrikakorps in Tunis. Heroisches habe allenfalls die Verteidigung des Monte Cassino hergegeben. Na gut, die Befreiung des Duce ließ sich als Husarenstückchen verbraten. Aber sonst, als peinlich, wenn nicht fehl am Platz, wurde deshalb eine Wortmeldung empfunden, die von der Niederschlagung des Aufstandes im Warschauer Ghetto Bericht gab und dieses Gemetzel auch noch als Sieg gewertet sehen wollte. Einer, der bisher nicht das Maul aufgemacht hatte, ein rundlicher, ganz in Jägerloten gekleideter Herr, der, wie ich später erfuhr, mit brillanten Tierfotos und Safari-Bildreportagen eine jagdbegeisterte Kundschaft beglückte, war mit seiner Leica dabei gewesen, als im Mai 1943 in dem ummauerten Bezirk durch Artilleriebeschuss und Flammenwerfer über 50.000 Juden liquidiert wurden. Danach war das Warschauer Ghetto nahezu spurlos verschwunden. Als Angehörigen einer Wehrmacht-Propagandakompanie hatte man ihn als Fotoreporter abkommandiert, nur für die Dauer der Säuberung. Außerdem, oder besser gesagt, während seiner Freizeit hat er jenes schwarze, in genarbtes Leder gebundene Album mit seinen Fotos bestückt, das in drei Exemplaren dem Reichsführer SS Himmler, dem Befehlshaber der SS und Polizei in Krakau Krüger und dem Befehlshaber in Warschau, SS-Brigadeführer Jürgen Stroop, geliefert wurde. Als Stroop-Bericht lag es später dem Militärtribunal in Nürnberg vor. An die 600 Fotos habe ich geschossen, sagte er. Aber nur 54 kamen als Auswahl ins Album. Alle fein säuberlich auf glatten Bristelkarton geklebt. Eigentlich eine beschauliche Arbeit, was für Tüftler. Aber die handschriftliche Bildtitelei ist nur teilweise von mir. Da hat mir Stroops Adjutant Kaleske reingeredet. Und das vorne in Fraktur stehende Motto »Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr« ist eine Stroopsche Erfindung gewesen. Anfangs ging es ja nur um die Räumung des Ghettos, angeblich wegen Seuchengefahr. Also schrieb ich in Schönschrift unter die Fotos »Heraus aus den Betrieben«. Doch dann stießen unsere Männer auf Widerstand. Schlecht bewaffnete Burschen, aber auch Weiber, darunter welche von der berüchtigten Haluzenbewegung. Bei uns kamen Waffen-SS und ein Pionierzug der Wehrmacht mit Flammenwerfer zum Einsatz, aber auch Trawniki-Männer, das waren freiwillige Letten, Litauer und Polen. Klar, auch wir hatten Verluste, aber die habe ich fotografisch nicht erfasst. Überhaupt kamen nur wenige Tote ins Bild, mehr Gruppenaufnahmen. Ein später überall bekanntes Foto hieß »Mit Gewalt aus Bunkern« hervorgeholt. Ein anderes, genauso berühmtes, »Nach dem Umschlagplatz«. Die kamen nämlich alle zur Verladerampe. Und dann ging's ab nach Treblinka. Hab dieses Wort damals zum ersten Mal gehört. An die 150.000 wurden ausgelagert. Aber es gibt auch Fotos ohne Beschriftung, weil die klar für sich sprechen. Eines ist lustig, da unterhalten sich unsere Männer ganz freundlich mit einer Gruppe Rabbiner. Aber am berühmtesten ist nach dem Krieg ein Foto geworden, das Frauen und Kinder mit erhobenen Händen zeigt. Rechts und im Hintergrund einige unserer Männer mit vorgehaltener Knarre. Und im Vordergrund ein süßer kleiner Judenbengel mit verrutschter Schiebermütze und Kniestrümpfen. Ihr kennt das Foto bestimmt. Ist tausende Male abgedruckt worden, im In- und Ausland, sogar als Buchumschlag. Einen richtigen Kult treiben die damit immer noch, natürlich ohne Nennung des Fotoreporters jedes Mal. Keinen Pfennig habe ich dafür, keine müde Mark, von wegen Urheberrecht, nix Honorar. Hab das mal hochgerechnet, denn wenn ich pro Abdruck 50 Märke bekommen hätte, dann wären auf meinem Konto für dieses einzige Foto... Nein, keinen Schuss habe ich abgegeben. Dabei immer vorneweg, ihr kennt das ja. Nur diese Fotos und die handschriftlichen Bildtitel natürlich. Ganz altmodisch, in deutscher Schrift. Ganz wichtige Dokumente, wie man heute weiß. Er faselte noch lange vor sich hin. Keiner hörte mehr zu. Draußen besserte sich endlich das Wetter. Alle hatten Verlangen nach frischer Luft. Und so riskierten wir in Gruppen und als Einzelne einen Bummel gegen den immer noch steifen Wind. Auf Trampelpfaden über die Dünen. Ich hatte meinem Söhnchen versprochen, paar Muscheln mitzubringen. Fand auch welche. 1944. Irgendwann musste es zum Krach kommen. Nicht, dass Stunk in der Luft lag, aber Treffen dieser Art bringen das mit sich. Als nur noch von Rückzügen zu berichten war, Kiew, Lemberg gefallen, der Iwan vor Warschau, als die Front um Netuno zusammenbrach, Rom kampflos fiel und die Invasion den unbezwingbaren Atlantikwall zum Gespött machte, als zu Hause eine Stadt nach der anderen zerbombt wurde, es nichts mehr zu fressen gab und allenfalls Kohlenklau und Feind hört mit Plakate für einen kleinen Scherz taugten, als sich selbst unsere Veteranenrunde nachträglich nur noch in Durchhaltewitzen gefiel, ließ jemand, einer jener PK-Männer, die damals nie bei der Truppe gewesen sind, nur auf Druckposten als Schreibstubenhengste zu wiehern verstanden und später in leicht abgewandelter Stillage Bestseller fabrizierten, das Reizwort Wunderwaffen aus der Kiste. Gegröle gab Antwort. Der große Chef der marktführenden Illustrierten rief, machen Sie sich nicht lächerlich. Einige Pfiffe sogar. Aber jener mittlerweile betagte Herr gab nicht auf. Nach provozierendem Lächeln versprach er dem Mythos Hitler Zukunft, indem er den Sachsenschlechter Karl, natürlich den großen Friedrich und selbstredend das Raubtier Napoleon als Zeugen aufrief, baute er dem Führerprinzip ein künftiges Denkmal. Kein Wort strich er aus jenem Wunderwaffenartikel, der im Sommer 1944 im Völkischen Beobachter gestanden, Furore gemacht und, klar doch, den Durchhaltewillen gestärkt hatte. Nun stand er, hatte das Kaminfeuer im Rücken, straffte sich. Wer hat vorausblickend Europa den Weg gewiesen? Wer hat sich Europa rettend bis zum Schluss gegen die bolschewistische Flut gestemmt? Wer hat mit Fernwaffen den ersten bahnbrechenden Schritt zur Entwicklung von Trägersystemen mit atomaren Sprengköpfen getan? Nur er, nur mit ihm verbindet sich Größe, die vor der Geschichte bestehen wird. Und was meinen Artikel im Völkischen betrifft, frage ich alle hier Anwesenden, sind wir nicht abermals, und sei es auch nur in Gestalt dieser lächerlichen Bundeswehr, als Soldaten gefragt, sind wir nicht Speerspitze und Bollwerk zugleich? Beweist sich nicht heutzutage, wenn auch verspätet, dass wir, dass eigentlich Deutschland den Krieg gewonnen hat? Mit Neid und Bewunderung sieht die Welt unser beginnendes Aufbauwerk. Nach totaler Niederlage erwächst uns aus überschüssiger Energie wirtschaftliche Stärke. Wir sind wieder wer. Bald werden wir führend sein. Und gleichfalls ist es Japan gelungen. Der Rest ging in Gebrüll, Gelächter, Rede und Widerrede unter. Jemand schrie ihm Deutschland über alles ins Gesicht und zitierte damit den Titel seines seit Jahren gängigen Bestsellers. Der große Chef entzog seine hünenhafte Erscheinung laut protestierend unserer Runde. Der anwesende Autor jedoch erfreute sich der Wirkung seiner Provokation. Nun saß er wieder und gab seinem Blick den Anschein seherischer Kraft. Unser Gastgeber und ich versuchten vergeblich, eine einigermaßen geordnete Diskussion anzubahnen. Einige wollten unbedingt Rückzüge ausbaden und noch einmal das Desaster der Kesselschlacht bei Minsk überleben. Anderen gab das Attentat in der Wolfschanze Spekulationen ein. Hätte es geklappt, dann hätte bestimmt ein Waffenstillstand mit den Westalliierten die Ostfront stabilisiert, sodass man gemeinsam mit den Amerikanern gegen den Iwan. Doch die meisten jammerten dem Verlust Frankreichs nach und beschworen schöne Tage in Paris, überhaupt die Vorzüge französischer Lebensart, und sahen sich den Beginn der Invasion an den Stränden der Normandie so weit ins Fabelhafte entrückt, als sei ihnen die Nachricht von der Großlandung erst in Nachkriegsjahren, und zwar durch amerikanische Breitbandfilme, bewusst geworden. Natürlich tischten einige Weibergeschichten auf. So unser U-Boot- und Kunstexperte, der französischen Hafenbräuten nachweinte, um dann wieder auf Feinfahrt und Tauchstation zu gehen. Der alte Knacker aber, dem der Mythos Hitler Herzensangelegenheit war, bestand darauf, uns an die Verleihung des Nobelpreises für Chemie an einen Deutschen zu erinnern. Von der Kaminbank, wo er, schien's, ein Nickerchen gemacht hatte, kam die Botschaft: Das geschah, meine Herren, kurz nachdem Aachen gefallen war und wenige Tage vor Beginn unserer letzten, der Ardennenoffensive, als das neutrale Schweden den überragenden Wissenschaftler Otto Hahn ehrte, weil er als erster die Atomkernspaltung entdeckt hatte. Freilich zu spät für uns. Doch hätten wir vor Amerika und sei es in letzter Stunde über diese alles entscheidende Wunderwaffe verfügt. Kein Lärm mehr, nur Schweigen und dumpfes Nachsinnen über die Folgen versäumter Möglichkeit. Seufzen, Kopfschütteln, Räuspern, dem aber keine gewichtige Aussage folgte. Selbst unserem U-Boot-Fahrer, einem Gemütsmenschen von der poltrigen Sorte, ging das Seemannsgarn aus. Doch dann sorgte der Gastgeber für Grog nach friesischer Art. Der Grog sorgte nach und nach für Stimmung. Wir rückten zusammen, niemand wollte hinaus in die früh beginnende Nacht. Unwetter war angesagt. 1945. Nach den Worten unseres Gastgebers war ein Orkantief von Island in Richtung Schweden unterwegs. Er habe den Wetterdienst gehört. Der Luftdruck sacke rapide ab. Böen in Windstärke 12 seien zu erwarten. Aber keine Bange, Leute, dieses Haus trotzt allen Sturmgewalten. Und an jenem Freitag, dem 16. Februar 1962, heulten kurz nach 20 Uhr die Sirenen. Es war wie Krieg. Der Orkan traf die Insel in ihrer Länge mit ganzer Wucht. Verständlich, dass dieses Naturtheater einige äußerst lebendig machte. Jahre an der Front hatten uns trainiert, dabei, möglichst ganz vorne dabei zu sein. Immer noch waren wir Spezialisten, ich auch. Trotz der Warnungen unseres Gastgebers verließ ein Pulk ehemaliger Kriegsberichterstatter das, wie uns versichert worden war, wetterfeste Haus. Nur mühsam und geduckt arbeiteten, ja, robbten wir uns von Altwesterland bis zur Strandpromenade vor, sahen dort Fahnenmasten geknickt, entwurzelte Bäume, Reetdächer abgedeckt, Ruhebänke und Zäune durch die Luft gewirbelt. Und durch die Gischt ahnten wir mehr, als zu sehen war. Haushohe Wellen brannten die Westküste der Insel. Erst später erfuhren wir, was diese Sturmflut elbaufwärts in Hamburg, besonders im Stadtteil Wilhelmsburg, angerichtet hatte. 3,5 Meter Wasserstand über Normal. Deiche brachen, Sandsäcke fehlten, über 300 Tote. Der Einsatz der Bundeswehr, einer, der später Kanzler wurde, erteilte Befehle, verhinderte das Schlimmste. Nein, auf Sylt gab es keine Toten. Aber bis zu 16 Meter tief wurde die Westküste weggerissen. Sogar auf der Wattseite der Insel hieß es Land unter. Das Kliff von Keitum überspült, List und Hörnum gefährdet. Kein Zug kam mehr über den Hindenburgdamm. Als der Sturm abgeflaut war, sichteten wir die Schäden. Wir wollten berichten. Das hatten wir gelernt. Darauf waren wir spezialisiert. Doch als der Krieg zu Ende ging und nur noch über Schäden und Verluste zu berichten gewesen wären, waren allenfalls, und das bis zum Schluss, Durchhalteappelle gefragt. Zwar schrieb ich über ostpreußische Flüchtlingstrecks, die von Heiligenbeil aus über das zugefrorene Haff die frische Nährung erreichen wollten, aber niemand, kein Signal, druckte meinen Elendsbericht. Ich sah mit Zivilisten, Verwundeten, Parteibonzen überladene Schiffe von Danzig-Neufahrwasser ablegen, sah die Wilhelm Gustloff 3 Tage bevor sie sank. Ich schrieb kein Wort darüber. Und als Danzig weithin sichtbar in Flammen stand, gelang mir keine zum Himmel schreiende Elegie. Vielmehr schlug ich mich inmitten versprengter Soldaten und ziviler Flüchtlinge zur Weichselmündung durch. Ich sah, wie das KZ Stutthof geräumt, wie Häftlinge, soweit sie den Marsch bis Nickelswalde überlebt hatten, auf Fährpräne gepfercht, dann auf Schiffe verladen wurden, die vor der Flussmündung ankerten. Keine Schreckensprosa, keine aufgewärmte Götterdämmerung. Ich sah das alles und schrieb nichts darüber. Ich sah, wie in dem geräumten KZ die hinterlassenen Leichen geschichtet, verbrannt wurden, sah, wie Flüchtlinge aus Elbing und Tiegenhof mit Sack und Pack die leeren Baracken belegten, sah aber keine Bewacher mehr. Nun kamen polnische Landarbeiter, ab und zu wurde geplündert und immer noch Kämpfe, weil sich der Brückenkopf Weichselmündung bis in den Mai hielt. Das alles bei schönstem Frühlingswetter. Ich lag zwischen Strandkiefern, sonnte mich, brachte aber keine Zeile zu Papier, obgleich mir alle, die Bauersfrau aus Masuren, die ihre Kinder verloren, ein greises Ehepaar, das sich von Frauenburg bis hierher durchgeschlagen hatte, ein polnischer Professor, der als einer von wenigen KZ-Häftlingen geblieben war, mit ihrem Elend in den Ohren lagen. Das zu beschreiben, hatte ich nicht gelernt. Dafür fehlten mir Worte. So lernte ich das Verschweigen. Mit einem der letzten Küstenwachschiffe, das von Schievenhorst aus Kurs nach Westen nahm und trotz einiger Tieffliegerangriffe am 2. Mai Travemünde erreichte, kam ich davon. Nun stand ich zwischen gleichfalls Davongekommenen, die, wie meine Wenigkeit, geübt waren, über Vormärsche und Siege zu berichten und den Rest zu verschweigen. Ich versuchte, wie es die anderen taten, Sturmschäden auf der Insel Sylt zu notieren und hörte mir notierend die Klagen der Wassergeschädigten an. Was hätten wir anderes tun sollen? Schließlich lebte unsereins von Berichten. Tags drauf verkrümelte sich der Haufen. Die Asse unter uns Ehemaligen hatten ohnehin in den massiven Strandvillen der Inselprominenz Unterkunft gefunden. Zum Schluss erlebte ich bei nun frostig sonnigem Winterwetter einen unbeschreiblichen Sonnenuntergang. Dann, als wieder die Bahn fuhr, machte ich mich über den Hindenburgdamm davon. Nein, wir haben uns nirgendwo mehr getroffen. Meinen nächsten Bericht schrieb ich weit ab in Algerien, wo nach 7 Jahren anhaltendem Gemetzel Frankreichs Krieg in den letzten Zügen lag, aber nicht aufhören wollte. Was sagt das schon, Frieden? Für unsereins hat der Krieg nie aufgehört. 1946. Ziegelsplitt, sage ich Ihnen. Überall Ziegelsplitt. In der Luft, In den Klamotten, zwischen die Zähne und sonst wo noch drin. Aber uns Frauen hat das nicht jucken gekonnt. Hauptsache war Frieden endlich. Und heute wollen sie uns nur ein Denkmal bauen sogar. Aber ja doch, gibt's eine richtige Initiative für die Berliner Trümmerfrau. Damals aber, als überall nur Ruinen rumstanden und jede Menge Schutt zwischen die Trampelwege, gab's gerade mal 61 Pfennig die Stunde, weiß ich noch. Doch eine bessere Lebensmittelkarte gab's auch, hieß Nummer 2, war eine Arbeiterkarte. Denn auf Hausfrauenkarte gab's nur 300 Gramm Brot täglich und 7 Gramm Fett knapp. Was konnte man mit so einem Klacks schon anfangen, frage ich Ihnen. War eine harte Arbeit, entrümmern. Icke mit Lotte, was meine Tochter ist, wir haben in Kolonne gekloppt, Berlin-Mitte, wo fast alles flach lag. Lotte war immer mit Kinderwagen dabei, hieß Felix, der Bengel, hat aber TB gekriegt von dem ewigen Ziegelsplitt, nehme ich mal an. Der ist ihr dann 47 schon weggestorben, noch bevor ihr Mann aus Gefangenschaft kam. Kannten sich ja kaum, die beiden. War eine Kriegshochzeit mit Ferntrauung gewesen, weil er zuerst auf dem Balkan und dann an der Ostfront gekämpft hat. Hielt denn auch nicht die Ehe, na, weil sie sich innerlich fremd waren und er kein Stück hat helfen gewollt, nicht mal Holzstubben aus dem Tiergarten holen. Wollt immer bloß auf dem Bett liegen und Löcher in der Decke starren. Na, weil er in Russland, nehme ich mal an, ziemlich schlimme Sachen erlebt hat. Hat nur gejammert, als wären die Bombennächte für uns Frauen das reinste Vergnügen gewesen. Da half aber kein Jammer. Zugepackt haben wir, rinden die Trümmer, raus aus die Trümmer. Und manchmal haben wir auch ausgebombte Dachböden und ganze Stockwerke entrümpelt. Den Schutt in Eimer, 5 Treppen runter, weil wir noch keine Rutsche hatten. Und einmal, das weiß ich noch, haben wir in eine leere Wohnung mit Teilschaden rumgestöbert. Da war nichts mehr, nur die Tapeten in Fetzen. Doch Lotte hat in der Ecke einen Teddybär gefunden. War ganz verstaubt, bevor sie ihn abgekloppt hat. Der sah denn wie neu aus. Aber gefragt haben wir uns alle, was aus dem Kind geworden ist, dem mal der Teddy gehört hat. Keiner von unserer Kolonne hat ihn haben gewollt, bis Lotte ihn für ihren Felix mitgenommen hat, weil ja der Kleine damals noch lebte. Doch meistens haben wir Schutt in Loren geschaufelt oder Putz von einer heile Ziegel gekloppt. Den Schutt haben sie anfangs in Bombentrichter gekippt, später dann mit Lastwagen zum Trümmerberg hoch, der ja inzwischen ganz grün ist und eine schöne Aussicht bietet. Genau, die noch heilen Ziegel wurden gestapelt. Haben Lotte und Icke im Akkord gemacht, Ziegelkloppen. Wir waren eine tolle Kolonne. Da waren Frauen darunter, die bestimmt bessere Tage gesehen hatten. Beamtenwitwen und eine richtige Gräfin sogar, weiß ich noch. Von Türkei hieß die. Hat ihre Rittergüter im Osten gehabt, nehme ich mal an. Und wie wir ausgesehen haben. Hosen aus olle Wehrmachtsdecken, Pullover aus Wollreste und alle mit einem Kopftuch fest oben verknotet, na, gegen Staub. Sollen an die 50.000 gewesen sein in Berlin. Nee, nur Trümmerfrauen und keine Männer nicht. Gab ja zu wenige. Und die, die noch da waren, standen nur rum oder waren im Schwarzhandel tätig. Drecksarbeit war nicht für die. Aber einmal, das weiß ich noch, kriegt ich, als wir frisch an der Trümmerhalde rangingen und den Eisenträger rausbuddeln mussten, einen Schuh zu fassen. Richtig, da hing ein Mann dran. War aber nicht mehr viel zu erkennen von dem, nur, dass er vom Volkssturm war, stand auf einer Armbinde von seinem Mantel. Und dieser Mantel sah noch ganz brauchbar aus. Reine Wolle, Vorkriegsware. Hoppla, habe ich mir gesagt und das gute Stück mitgehen lassen, bevor der Mann abgeholt wurde. Sogar die Knöpfe waren alle noch dran. Und in die eine Manteltasche steckte eine Mundharmonika von Hohner. Die habe ich meinem Schwiegersohn geschenkt, um ihn ein bisschen aufzumuntern. Aber der wollte nicht spielen. Und wenn, denn nur traurige Sachen. Da waren Lotte und Icke ganz anders. Sollt doch irgendwie vorwärts gehen. Ging denn auch, peu à peu. Stimmt, ich bekam Arbeit in der Kantine vom Rathaus Schöneberg. Und Lotte, die ja im Krieg Blitzmädchen gewesen ist, hat denn, als die Trümmer ziemlich weg waren, bei der Volkshochschule Steno und Tippen gebüffelt. Bekam auch bald eine Stellung und ist nu sowas wie Sekretärin, seitdem sie geschieden ist. Aber das weiß ich noch, wie uns Reuter, das war der Bürgermeister von damals, alle gelobt hat. Und meistens gehe ich hin, wenn sich die Trümmerfrauen wieder mal treffen, zu Kaffee und Kuchen, bei Schilling, am Tauentzien. Ist immer lustig da. 1947. In jenem Winter ohne Gleichen, als wir unter Temperaturen von 20 Grad minus litten und durch Vereisung der Wasserwege Elbe, Weser, Rhein die Verschiffung von Ruhrkohle innerhalb der westlichen Zonen unmöglich geworden war, bin ich als Senator für die Energieversorgung der Stadt Hamburg verantwortlich gewesen. Wie Bürgermeister Brauer in Rundfunkansprachen betont hatte, war die Lage noch nie, selbst in Kriegsjahren nicht, so hoffnungslos gewesen. Während der anhaltenden Frostperiode hatten wir 85 Erfrierungstote zu beklagen. Doch fragen Sie mich bitte nicht nach der Zahl der Grippetoten. Ein wenig Abhilfe brachten die von Senatsseite eingerichteten Wärmehallen in allen Stadtteilen, sei es in Eimsbüttel und Barmbek oder in Langenhorn oder Wandsbek. Da unsere im Vorjahr gespeicherten Kohlevorräte von der britischen Besatzungsbehörde zugunsten des Militärs beschlagnahmt worden waren und die Bestände der hamburgischen Elektrizitätswerke nur noch für wenige Wochen reichten, mussten drastische Einsparungen beschlossen werden. So kam es in allen Stadtgebieten zu Stromabschaltungen. Die S-Bahn schränkte ihren Betrieb ein, desgleichen die Straßenbahn. Alle Gaststätten hatten ab 19 Uhr Theater- und Lichtspielhäuser generell geschlossen. Über 100 Schulen mussten den Unterricht einstellen und für Betriebe mit nicht lebenswichtiger Produktion blieb allenfalls Kurzarbeit übrig. Ja, es wurde, um genau zu sein, noch schlimmer. Selbst Krankenhäuser waren von der Stromsperre betroffen. Die Gesundheitsverwaltung musste den Röntgenreihenuntersuchungen in der Impfanstalt Brennerstraße ein Ende setzen. Hinzu kam, dass die ohnehin kaloriearme Lebensmittelversorgung durch die im Vorjahr schwach ausgefallene Ölsaatenernte praktisch nur auf dem Papier stand. Pro Person kamen monatlich 75 Gramm Margarine zur Austeilung. Und wie der Wunsch nach einer deutschen Beteiligung an der internationalen Walfangflotte von den britischen Behörden abschlägig entschieden worden war, so konnte auch von den örtlichen Margarinebetrieben des holländischen Unilever-Konzerns keine Abhilfe erhofft werden. Niemand half. Allgemein herrschten Hunger und Frost. Doch wenn Sie mich nach den meist Betroffenen fragen, weise ich heute noch, nicht ohne Anklage, gegen die damals schon besser gestellten, auf all jene hin, die als Ausgebombte in Kellerräumen von Ruinengrundstücken und als Ostflüchtlinge in Laubenkolonien oder Nissenhütten hausen mussten. Auch wenn ich als Senator nicht für das Wohnungswesen zuständig gewesen bin, habe ich es mir dennoch nicht nehmen lassen, diese eilends aus gewölbten Wellblech über Betonböden errichteten Notquartiere, desgleichen die Laubenkolonie Waltershof, zu inspizieren. Unsägliches spielte sich dort ab. Zwar pfiff der Wind eisig durch alle Ritzen, aber die meisten Kanonenöfen blieben unbeheizt. Alte Menschen verließen das Bett nicht mehr. Wen konnte es wundern, wenn die Ärmsten der Armen, die beim Schwarzmarkthandel, wo 4 Brikett gegen ein Ei oder 3 Zigaretten zu haben waren, über keine Tauschware mehr verfügten, deshalb verzweifelten oder den illegalen Weg einschlugen. Insbesondere waren Kinder von Ausgebombten und Heimatvertriebenen beim Plündern von Kohlenzügen beteiligt. Ich will gerne zugeben, dass ich mir schon damals ein den Vorschriften entsprechendes Urteil versagt habe. Im Beisein höherer Polizeibeamter konnte ich die rechtwidrigen Aktivitäten am Tiefstark-Verschiebebahnhof beobachten. Vom Nachtdunkel geschützte Gestalten, die kein Risiko scheuten, unter ihnen halbwüchsige Kinder. Mit Säcken und Kiepen kamen sie, dabei jeden Schatten nutzend, nur manchmal vom Schein der Bogenlampen erfasst. Einige warfen von den Waggons herab, andere sammelten ein. Und schon waren sie weg, schwer beladen und glücklich konnte angenommen werden. Folglich bat ich den zuständigen Einsatzleiter der Bahnpolizei, diesmal nicht einzuschreiten, aber die Razzia lief bereits. Scheinwerfer erhellten das Gelände. Kommandoworte durch Lautsprecher verstärkt. Polizeihunde bellten. Noch immer höre ich die Triller pfeifen und sehe verhärmte Kindergesichter. Wenn sie doch geweint hätten. Aber nicht einmal dazu waren sie fähig. Nein, fragen Sie mich bitte nicht, wie mir zumute gewesen ist. Für Ihren Bericht sei nur so viel bemerkt. Es ging wohl nicht anders. Die städtischen Organe und insbesondere die Polizei waren gehalten, nicht tatenlos zuzusehen. Erst ab März ließ die Kälte nach. 1948. Eigentlich hatten meine Frau und ich zum ersten Mal richtig Urlaub machen gewollt. Als Kleinrentner mussten wir knausern, auch wenn die Reichsmark kaum noch was wert war. Weil wir aber immer Nichtraucher gewesen sind, konnten wir uns mit Raucherkarten, es gab ja alles auf Marken bloß, über den Schwarzmarkt behelfen und sogar ein bisschen was sparen. Also fuhren wir ins Allgäu hoch. Aber da hat es geregnet und geregnet. Darüber konnte meine Frau später und über alles, was wir in den Bergen erlebt haben und was sonst noch passierte, ein richtig gereimtes Gedicht machen, und zwar auf echt rheinländisch, weil wir beide nämlich aus Bonn gebürtig sind. Und das Gedicht ging so an. Et wore drei Tag und drei Nächte am Rhäne. Mir soch keine Himmel, kein Berg und kein Steine. Aber da wurde schon in der Pension und überall vom neuen Geld, das nun endlich kommen sollte, gemunkelt, bis es dann hieß, in zwei Tagen ist es soweit. Das war eine schöne Urlaubsbescherung. Zu allem Unglück kam Puff Paff de Währung, hat meine Frau gedichtet. Da habe ich mir schnell noch auf Vorrat und gegen alte Reichsmark beim Dorffriseur die Haare schneiden lassen, und zwar kürzer als sonst. Meine Frau ließ sich ihre kastanienbraun färben und, koste es, was es wolle, eine neue Dauerwelle legen. Dann aber musste gepackt werden. Schluss mit dem Urlaub. Doch die Züge nach überall hin und besonders ins Rheinland waren fast wie auf Hamsterfahrten überfüllt, weil jeder schnell nach Hause wollte, weshalb Anneliese gereimt hat, der Zug, der wär eh so knubbelevoll, der Lück, die wore all währungsdoll. Und so sind wir denn kaum in Bonn angekommen, noch schnell auf die Sparkasse und haben das bisschen abgehoben, was noch da war. Denn am Sonntag drauf, auf den 20. Juni genau, ging das los mit dem Umtausch. Erstmal hieß es, sich anstellen. Und das bei Regen. War nämlich überall, nicht nur im Allgäu, ein verregneter Tag. Wir standen 3 Stunden an, so lang war die Schlange. Jeder bekam 40 Mark und einen Monat später nochmal 20, aber nicht mehr Reichsmärke, sondern deutsche Mark. Denn mit dem Reich war es sowieso alles vorbei. Das sollte sowas wie Gerechtigkeit sein, war aber keine. Bestimmt nicht wie uns Kleinrentner. Denn was wir am nächsten Tag schon zu Gesicht bekamen, das konnte einen richtig schwindlig machen. Auf einmal, als hätte wir Hokuspokus gesagt, waren die Schaufenster alle voll. Wurst, Schinken, Radios, normale Schuhe, keine mit Holzsohle und Anzüge, Kammgarn in jeder Größe. Sind natürlich alles gehortete Waren gewesen. Lauter Währungsschwindler waren das, die auf Vorrat gehamstert haben, bis dann das richtige Geld kam. Später hat es geheißen, das verdanken wir alles dem Erhard mit seiner dicken Zigarre. Dabei sind es die Amis gewesen, die das neue Geld heimlich gedruckt haben. Und die haben auch dafür gesorgt, dass es die D-Mark nur in der sogenannten Tri-Zone gab und nicht in der sowjetischen auch. Deshalb hat der Russe dann drüben seine eigene Mark drucken lassen und nach Berlin hin alles dicht gemacht, worauf es zur Luftbrücke gekommen ist und unser Deutschland nun auch noch vom Geld her geteilt wurde. Das war aber bald knapp, für Kleinrentner sowieso, weshalb Anneliese gedichtet hat, »Sie jorven uns do partout, nit de quot, und Geld zu leve, dat jed mit Jod.« Kein Wunder, dass in unserem Ortsverein der Genosse Hermann geschimpft hat, woher kommt denn plötzlich die viele Ware, weil die Privatwirtschaft nicht der Bedarfsdeckung dient, sondern einzig dem Profit. Hat ja recht gehabt, auch wenn es später bisschen besser wurde. Aber für Kleinrentner blieb es immer knapp. Zwar konnten wir uns vor volle Schaufenster stellen und staunen, aber mehr nicht. Richtig gut war nur, dass es endlich frisches Obst und Gemüse gab, Kirschen, das Pfund 50 Pfennig und Blumenkohl für 65 pro Kopf. Rechnen mussten wir trotzdem. Zum Glück hat meine Frau ihr gereimtes Gedicht, das »Der Flucht aus dem Alljoi« geheißen hat, für ein Preisausschreiben an die Kölnische Rundschau geschickt. Mein schönstes Urlaubserlebnis sollte bedichtet werden. Was soll ich sagen? Sie bekam den zweiten Preis. Das waren 20 neue Mark auf die Hand. Und für den Abdruck in der Rundschau gab's noch mal 10. Die haben wir auf die Sparkasse gebracht. Überhaupt haben wir gespart, wo wir nur konnten. Doch für eine Urlaubsreise hat das all die Jahre danach nie gereicht. Wir waren ja, wie man damals sagte, Währungsgeschädigte. 1949. Und stell dir vor, mein lieber Uli, es geschehen Zeichen und Wunder. Denn kürzlich hatte ich auf meine alten Tage eine Begegnung besonderer Art. Es gibt sie noch, die schöne Inge, deren kühle Erscheinung in Natura und Figura uns Stettinerjungst einst, oder soll ich sagen zu Adolfs Zeiten, erhitzt, in Wallung oder ins Stottern gebracht, jedenfalls gehörig den Kopf verdreht hat und ich darf sogar behaupten, ihr mit Herzbibbern auf Armeslänge nahe gekommen zu sein. Nein, nicht beim Zelten am Haff, aber als wir gemeinsam die Winterhilfe für die fröstelnde Ostfront organisiert haben, beim Stapeln und Verpacken von Unterhosen, Pullovern, Pulswärmern und sonstigen Wollsachen, fielen wir übereinander her. Am Ende war es aber nur eine verquälte Knutscherei, gebettet auf Pelzmäntel und Strickjacken. Danach stanken wir bestialisch nach Mottenkugeln. Um wieder auf die gegenwärtige Inge zu kommen, wie uns, so hat auch ihr das Alter mitgespielt, doch selbst von Falten gezeichnet und silbrig ergraut, geht von Frau Dr. Stephan jener jugendbewegte Kräftestrom aus, der sie dazumal in höhere Ränge getragen hatte. Du erinnerst dich gewiss, Beförderung nach Beförderung. Gegen Schluss war sie beim BDM Mädelringführerin, während wir beide es nur, ich zum Jungzug, du zum Fähnleinführer gebracht haben. Als man uns dann in Luftwaffenhelferuniform steckte, war die Zeit der Braunhemden, Halstücher, Führerschnüre, auch Affenschaukel genannt, ohnehin vorbei. Inge jedoch hat, wie sie mir schamhaft flüsterte, ihre Mädels bis in die letzten Kampftage zusammengehalten. Betreuung hinterpommerscher Flüchtlinge, Singstunden im Lazarett. Erst als die Russen da waren, entsagte sie, ohne körperlich Schaden zu nehmen, dem Bund deutscher Mädel. Um deine Geduld als Leser dieser Epistel nicht zu überfordern, wir begegneten einander anlässlich der Buchmesse in Leipzig, zu deren Rahmenprogramm ein übrigens vom Arbeiter- und Bauernstaat geduldetes Fachgespräch der Dudengesellschaft gehörte, zu deren Mitgliedern zweierlei Deutsche zählen. So auch ich, der demnächst gleich dir emeritierte Professor, dessen linguistische Spitzfindigkeiten jedoch beim Duden West in schöner Fortdauer gefragt bleiben werden. Und da wir mit Duden Ost einigermaßen störungsfrei zusammenarbeiten, kam es zu dieser Begegnung, denn auch Inge gehört als ausgewiesene Linguistin zur gesamtdeutschen Sprachverschlimmbessergemeinde, in der Österreicher und Deutschschweizer ein Wörtchen mitreden dürfen. Doch will ich dich nicht mit unseren Querelen in Sachen Rechtschreibereform langweilen. Dieser Berg kreist schon lange und wird eines Tages das sprichwörtliche Mäuslein gebären. Interessant allein ist mein Tête-à-tête mit Inge. Wir verabredeten uns manierlich zu Kaffee und Kuchen in der Mädler Passage und ich durfte von ihr eingeladen an einer sächsischen Spezialität namens Eierschecke knabbern. Nach kurzer Fachsimpelei hatten wir die Stettiner Jugendjahre am Wickel, anfangs nur die üblichen Penela-Geschichten. Sie zögerte, zwischen den Erinnerungsbrocken unserer gemeinsamen Hitlerjugendzeit herumzustochern und bemühte Metaphern wie in jenen dunklen Jahren der Verführung. Auch sagte sie, wie hat man doch unsere Ideale beschmutzt und unsere Glaubensstärke missbraucht. Doch als ich auf die Zeit nach 45 kam, hatte sie keine Mühe, ihren System und zugleich Farbwechsel ins sozialistische Lager, der nach nur 1,5-jähriger Schonfrist vollzogen wurde, als eine schmerzhafte Bekehrung zum Antifaschismus zu deuten. Auch bei der FDJ hat sie, weil ja in jeder Beziehung qualifiziert, rasch Karriere gemacht. Sie erzählte von ihrer Teilnahme bei den Gründungsfeierlichkeiten der DDR, die ja 1949, wie bekannt ist, in Görings ehemaligem Reichsluftfahrtministerium stattfanden. Dann sei sie bei Weltjugendfestspielen, 1. Mai-Umzügen und fleißig die störrischen Bauern agitierend sogar bei der Kollektivierung der Landwirtschaft dabei gewesen. Doch bei dieser forcierten, sie sagte, mittels Lautsprecherbeschallung betriebenen Agitation seien ihr erste Zweifel gekommen. Trotzdem ist unsere schöne Inge bis heutzutage SED-Mitglied und als ein solches bleibe sie, wie mir versichert wurde, bemüht, den Irrtümern der Partei mit konstruktiver Kritik zu begegnen. Dann schweiften wir ab auf die Fluchtrouten unserer Familien. Ihre fasste auf dem Landweg in Rostock Fuß, wo sie bald und nachweislich als Arbeiterkind, ihr Vater war Schweißer, auf der Vulkanwerft ihr Studium beginnen und die spätere Parteikarriere anbahnen konnte. Meine Eltern hat es, wie du weißt, über den Seeweg zuerst nach Dänemark, dann nach Schleswig-Holstein, genau gesagt nach Pinneberg verschlagen. Zu Inge sagte ich, naja, mich hat es glücklicherweise über die Elbe in den Westen gespült, wo mich die Engländer hops nahmen, und habe ihr dann meine Stationen aufgelistet. Die Gefangenschaft im Munsterlager, die Tante in Göttingen, das nachgeholte Abitur, die ersten Semester dort selbst, die Assistentenstelle in Gießen, mein Amerika-Stipendium und so weiter und so weiter. Während wir noch plauderten, fiel mir auf, wie benachteiligt und begünstigt zugleich unser westlicher Werdegang verlaufen ist. Zwar war das Braunhemd weg, aber kein Blauhemd wurde uns angepasst. Das sind Äußerlichkeiten, sagte Inge. Wir haben an etwas geglaubt, während euch im Kapitalismus jegliches Ideal abhanden gekommen ist. Natürlich hielt ich dagegen. Also an Glaubenskraft hat es bereits zuvor nicht gefehlt, als ich das Braunhemd trug und du in blütenweißer Bluse und in knielangem Rock gläubig gewesen bist. Wir waren Kinder, verführt, hieß ihre Antwort. Danach versteifte sich Inge. Das konnte sie immer schon. Verständlich, dass sie meine Hand auf ihrer nicht duldete. Eher nach innen gesprochen, hauchte sie ihr Eingeständnis, irgendwann ist bei uns etwas schiefgelaufen. Wie selbstverständlich kam mein Echo, bei uns auch. Dann sprachen wir nur noch sachlich, kamen auf die Dudengesellschaft und deren gesamtdeutsche Querelen. Am Ende ging es um die Rechtschreibreform. Beide waren wir der Meinung, diese müsse radikal sein oder überhaupt nicht wirksam werden. Nur nichts Halbes, rief sie und bekam bis zum Haaransatz ein wenig Farbe. Ich nickte und sann meiner Jugendliebe nach. 1950. Die Kölsche haben mich, weil ich mal lang vorm Krieg Bäcker gewesen bin, Jacke-Hefeteilchen genannt. War aber nicht bös gemeint, denn nach dem großen Ostermann-Willi gelangen mir vor allen anderen die besten Schunkelwalzer. 39, als wir das letzte Mal Karneval feiern und Köller Elaf rufen durften, war Du munteres Rehlein, du Nummer eins. Und immer noch und bis heute erklingt Heide Witzka, Herr Kapitän, womit ich das Mülheimer Bötchen unsterblich gemacht habe. Dann aber wurde es zappenduster. Erst als der Krieg vorbei war und von uns Leif Kölle nur noch Ruinen geblieben waren, als die Besatzungsmacht unseren Karneval strikt verboten hatte und für die Zukunft alles bös aussah, kam ich mit »Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien« ganz groß raus, denn die kölsche Dieck lassen sich partout nichts verbieten. Über die Trümmer weg und mit dem übrig gebliebenen Plunder rausgeputzt, die roten Funken, all die Pens, sogar per Invalide von der Prinzengarde, so ging's vom Hahnentor los. Und 49 hat dann das erste Jacke-Dreigestirn nach dem Krieg, was da sind Prinz, Bauer, Jungfrau, eigenhändig angefangen, aus dem total kaputten Gürzenich den Schutt rauszuschippen. War symbolisch gemeint, denn im Gürzenich sind schon immer die schönsten Sitzungen gewesen. Erst im nächsten Jahr durften wir wieder offiziell. War ein Jubiläum, weil die Aalen Römer im Jahr 50 unsere Stadt als Colonia gegründet haben. Kölle, wie es ist und wo, zigtausendneunhundert Jahre, hieß dann auch das Motto. Aber leider nicht ich habe den Karnevalsschlager der Saison gedichtet und auch sonst keiner von uns Professionellen. Kein Jupp Schlösser und kein Jupp Schmitz. Nein, das war ein gewisser Walter Stein, dem, wie gesagt wurde, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld beim Rasieren eingefallen ist. Muss ich zugeben, das traf die Stimmung. Wer hat so viel Pinke-Pinke, wer hat so viel Geld? Aber lanciert hat dieses Schunkellied jemand vom Rundfunk, Fels mit Namen. Ein ganz ausgebuffter Schlaumeier, weil nämlich der Stein und der Fels eine einzige Person gewesen sind. War zwar ein bös aufgemachter Schwindel und echtester kölscher Klüngel, aber wer soll das bezahlen, lief und lief, weil nämlich dieser Stein oder Fels den richtigen Ton gefunden hatte. Hatte doch keiner wat in de Tesch nach der Währungsreform, jedenfalls nicht das einfache Volk. Doch unser Prinz Karneval, Peter III., der hat immer schon Mäuse genug, Kartoffelgroßhandel. Und unser Bauer betrieb eine Marmorfirma in Ehrenfeld. Gut betucht war auch unsere Jungfrau Wilhelmine, die nach Statut ein Mann sein musste, und der war Juwelier und obendrein Goldschmied. Dieses Dreigestirn hat dann auch mit dem Geld nur so rumgeschmissen, als in der Markthalle die Weiberfastnacht mit denne Marktwiewer gefeiert wurde. Aber ich wollte ja vom Rosenmontagszug erzählen. War verregnet. Sind trotzdem über 1 Million gekommen, sogar aus Holland und Belgien. Selbst die Besatzer haben mitgefeiert, weil nun wieder ziemlich alles erlaubt war. Lief fast wie früher ab, wenn man sich die Ruinen, die ja noch überall gespenstisch ins Auge fielen, einfach weggedacht hat. War ein historischer Zug mit Aale Germanen und Aale Römer. Fing an mit dem Ubiervolk, von dem die Kölschen abstammen sollen. Dann aber ging's los mit Beineschmeißen und Funkenmariechen, Musik vorneweg. Und all die Wagen an die 50. Wenn es noch im letzten Jahr geheißen hatte, mehr sind wieder da und nun, was mehr könne, wobei wirklich nicht viel zu könne war, gab's diesmal von den Wagen runter jede Menge Karamellen für die Pens und Jacke, rund 25 Zentner. Und von einer fahrbaren Sprayfontäne hat die Firma 4711 paar tausend Liter echt Eau de Cologne über die Massen versprüht. Da war gut Schunkel, wer soll das bezahlen? Dieser Schlager hielt sich noch lange. Doch sonst war beim Rosenmontagszug politisch nicht viel los, weil ja die Besatzungsmacht zugeguckt hat. Nur, dass im Festzug 2 Masken auffielen, immer dicht zusammen. sogar geküsst haben die sich und miteinander getanzt, waren sozusagen ein Herz und eine Seele, was natürlich ziemlich fies gewesen ist und auch ein bisschen bös gemeint, denn die eine Maske gab naturgetreu den alten Adenauer und die andere war der Spitzbart von drüben, na, dieser Ulbricht. Klar, dass die Leute gelacht haben über den schlitzohrigen Indianerhäuptling und die sibirische Ziege. Das war aber das einzige Gesamtdeutsche, was am Rosenmontagszug vorkam, ging wohl mehr gegen Adenauer, den die Kölsche Jecke noch nie gemocht haben, weil der schon vorm Krieg als Oberbürgermeister gegen den Karneval geredet hat. Der hätte ihn als Kanzler am liebsten verboten, und zwar für immer.